because our Jungs halt der Check mit Go. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. War das klar und deutlich? Und da ist er, der Communio Podcast. Ist alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla bla bla, ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 242 des offiziellen Communio Podcast. Ja, die Würfel sind gefallen, der Käse ist gegessen, das Spiel ist aus, man kann es sagen, wie man will. Das Wintertransferfenster ist vorbei, nichts geht mehr. Alle Teams haben sich soweit verstärkt, wie es geht. Oder halt, wie sie dachten, dass sie Verstärkungen brauchen. Und dann steht jetzt der Rest der Rückrunde an, sagen wir mal. 14 Spieltage sind's noch. Und dann, wollen wir natürlich drauf schauen, wie es jetzt gelaufen ist. Da haben wir ja vor allem bei zwei Teams. Das eine ist die Eintracht, das andere ist der BVB. Richtig viel Action nochmal gesehen zum Ende des Transferfensters. Und dafür holen wir uns natürlich unseren Dortmund-Experten hier dazu. Deshalb schöne Grüße nach Köln. Hallo Tim. Ja moin, Nick, und hallo an alle. Köln nicht ganz richtig, ne? Leichlingen ist meine Heimat. quasi. Unmittelbar in der Nähe, ja. Ja, wir haben gleich eine Hörerfrage, wo extra dabei stand, Leichingen, nicht Leichlingen. Also. ja, sehr wichtig, genau. Großer Unterschied. Ja. Und hier, der BVB hat richtig zugeschlagen nochmal am Ende. Mit Nchaki hat es nicht ganz geklappt, aber Chukwuemeka und Svensson noch geholt spät. Ja, auf jeden Fall. Ich habe letzte Woche hier ja ordentlich gemeckert über den BVB und da hieß es ja noch, ja, kann ja sein, dass wir gar nichts mehr machen. Aber da wollte wohl Kehl ein bisschen vorbauen, damit die Fans mit jedem einzelnen Transfer schon sehen, es ist schon mehr als nichts. Aber ich bin auch erstmal halbwegs zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Also natürlich, was mich schon mal positiv stimmt, sind man Leute, für die man auch tatsächlich eine Scouting-Abteilung brauchte und nicht nur Leute, die man schon aus der Bundesliga kennt. Daher, das ist erstmal spannend. Was die dann am Ende zu leisten imstande sind, werden wir sehen. Schade finde ich schon, dass Cherki nicht gekommen ist und man nicht in der Offensive noch eine Verstärkung dazu bekommen hat. War ja auch wieder ein ordentliches Theater. Dann dieser Herr Textor, der Chef da von Lyon, hat ja sich ausgelassen über den BVB und umgekehrt war dann aber zu lesen, dass es ja wohl die Zusage gab an Cherki und er jetzt wohl sauer sein soll oder Anwälte eingeschaltet haben soll, weil ihm die Erlaubnis verweigert wurde, für diese Summe zu gehen, die ihm mündlich zugesagt wurde als Ausstiegsklausel. Richtige Ausstiegsklauseln gibt's ja wohl in Frankreich nicht. In den Verträgen, und da sieht man, das ist dann ein Problem in so einem Moment, wenn der Chef dann sagt, ach so, nee, diesen Winter möchte ich dich doch nicht für die Summe gehen lassen. Tja, ärgerlich auf jeden Fall. Ja, war ja irgendwie so die Aussage von wegen, das Angebot sei viel zu spät gekommen. Dabei wurde dann aus Dortmunder Kreisen gesagt, ja, es kam aber schon am Samstag. Und wobei man natürlich auch diskutieren kann, ob jetzt der 1. Februar, wenn am 3. Februar Deadline ist, nicht vielleicht auch ein bisschen spät ist. Man hatte davor ja auch 31 Tage Zeit, um schon mal was zu machen. Ja, das finde ich auch ein bisschen ärgerlich. Das ist eben das Problem, wenn man dann sagt, okay, natürlich wollen wir erstmal den neuen Trainer, und der kommt dann auf den allerletzten Drücker erst, obwohl man auch ihn schon hätte früher haben können, wenn man sich ein bisschen eher darauf eingestellt hätte, dass ein neuer Trainer kommen könnte. Man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, sie wollten so sehr mit Sahin weitermachen, dass sie sich tatsächlich nicht vorzeitig schon mal mit Trainern unterhalten haben. Es hätte ja alles schneller gehen können mit Kovac. Daher, ja, ärgerlich, dass man, also das Argument verstehe ich. Wenn du jetzt ganz kurz vor Transferschluss dann jetzt den besten Spieler des anderen Vereins wegkaufen willst, der dann keine Zeit mehr hat, einen Ersatz zu besorgen, dann ist das natürlich eine Situation, wo du als abgebender Verein im Zweifel mal einen Riegel vorschiebst. Also vor allen Dingen wollte man Cherki ja wohl schon im letzten Sommer. Daher finde ich auch, man hätte hier ein bisschen früher handeln können. Aber letztlich ist ja eigentlich die Vereinbarung, wie sie ist. Wenn man ihm sagt, wenn jemand diese Summe bietet, darfst du gehen, dann wird diese Summe geboten, dann muss man ihn auch gehen lassen. Aber macht man dann nicht. Naja, ärgerlich, aber gut. Dafür hat man dann ja jetzt als anders ein bisschen gedeutet. Ich habe gesehen, auf der Pressekonferenz hat er zur Vorstellung von Kovac hat Kehl ja ein bisschen drüber geredet und Donny Malen nochmal einen mitgegeben, so im Nachhinein quasi. Der war dieses Jahr kein Faktor mehr oder der hat ja nichts mehr geleistet, so durch die Blume gesagt. Deswegen Ja, war jetzt auch nicht so nett, aber gut, so hat man dann versucht zu deuten, ja, dann brauchen wir gar keinen Ersatz für Malen, weil der war ja quasi eh nicht mehr anwesend. Ja, die große Frage ist halt, ob es nicht auch mit Malen vielleicht noch einen Offensiven gebraucht hätte. Ja. Ich frage mich halt, warum man unbedingt Cherki will, der ja wieder ein Zehner ist. Und ich meine, klar, Brand, wechselhafte Leistungen, Reyna weiß man auch nicht so richtig, was man kriegt, Sabitzer weiß man jetzt auch nicht, wo genau er vielleicht unter Kovac spielen wird, aber theoretisch gibt's ja einige Optionen für die zentrale Offensive. Ich hätte halt da auch eher erwartet, dass man vielleicht nach einem Flügelausschau hält, als jetzt nach einem Zehner natürlich. Einen Außenverteidiger hat man ja geholt. Ja, ich meine, das ist jetzt am Ende noch die Variante. Ne? Man, durch diese Transfers, die man getätigt hat, ergeben sich dann auch wieder für die Flügeloptionen. Also wenn man jetzt den Svensson hat als zusätzlichen Linksverteidiger, dann muss jetzt Riasson nicht mehr links aushelfen, sondern kann rechts bleiben. Dadurch könnte man auch Jan Koto öfter mal eine Position weiter vorne aufbieten, denn der hat ja bisher offensiv auch mehr Stärken gezeigt als defensiv. Vielleicht wäre das auch einer, der mal öfter etwas weiter auf dem Flügel spielen könnte. Also rein nominell ist man schon so besetzt, dass eher kein Engpass eintritt in der Rückrunde, würde ich auch sagen. Aber so einen richtig guten, qualitativen, offensiven Flügelspieler hätte ich auch gerne gesehen. Ich verstehe auch, wenn man sagt, man will jetzt so Leuten wie Gittens und Duranville dann aber auch den Weg nicht verbauen. Wenn Duranville mal fit bleibt, glaube ich ja auch weiterhin, kann das auch einer werden, der so eine ähnliche Entwicklung nimmt wie Gittens. Also, dass der auch mehr Scorer künftig sammelt. So, und dann habe ich jetzt aus Eintracht-Sicht noch eine ganz, ganz wichtige Frage an dich hier. Michy Batshuayi, was sagst du? Endlich wieder in der Bundesliga. Hat ja ein halbes Jahr für den BVB gekickt 2018. Also ich habe gute Erinnerungen an ihn in der Zeit. Ist jetzt natürlich seitdem eine Weile her. Weiß jetzt nicht, ob er inzwischen nochmal so performen kann. Aber das halbe Jahr war durchaus gut. Ich erinnere mich, es war auch genau ein Spiel gegen Frankfurt, was mir in Erinnerung ist, ne? Wo er in letzter Sekunde, wo der BVB erst spät getroffen hat, dann trifft Frankfurt nochmal und dann hat er aber das Siegtor gemacht am Ende. Das war ein sehr verrücktes Spiel, das mir bis heute in Erinnerung geblieben ist. Also ja, ich hoffe, ich würde es ihm wünschen. Ich fand ihn irgendwie ganz sympathisch, ein ganz interessanter Kerl. Also von mir aus darf er gerne auch in Frankfurt noch was leisten. Also eigentlich nicht. Ich möchte ja, dass Frankfurt auch nochmal ordentlich in der Rückrunde nichts leistet, aber es wird schwer, Frankfurt einzuholen. Ja, aus Dortmunder Sicht natürlich unglücklich. Nee, es war, glaube ich, sogar ein Spiel, ich glaube, Batshuayi hat sogar zweimal nachgelegt. Also stand 1-0, dann hat Frankfurt getroffen, dann hat Batshuayi hingelegt, dann hat Frankfurt nochmal diesen späten Treffer gemacht, den du gerade sagst, und dann nochmal. Ich glaube, zwei Doppelpacks hat er. Ich habe mich ja schon so ein bisschen jetzt mit ihm beschäftigt, in dem Kontext, dass er zur Eintracht gewechselt ist. Bin mal gespannt. Er verzichtet wohl auf viel Geld, wie man hört, bis zu 7 Millionen über die 2,5 Vertragsjahre lässt er da liegen. Da spricht er erstmal für ihn, dass er nochmal richtig Bock hat. Ja, genau. Hat angeblich 4,5 Millionen bei Galatasaray verdient. Rechnerisch bleiben dann noch so 1,7, 1,8 in Frankfurt, was eine sehr faire Summe ist, finde ich. Ja, bin mal gespannt, was er da zu leisten in der Lage ist. Wird wahrscheinlich eher als Stoßstürmer geplant sein, nicht so direkt als Mamouche-Ersatz, sondern eher so ein Ekitike-Backup. Kommen später dann nochmal dazu, wie es bei der Eintracht aussieht. Matanovic fällt ja jetzt auch aus. Von daher, ja, glaube ich, sehr, sehr guter Deadline-Day-Transfer, auch wenn ich mit den Konditionen, also ich glaube, vom Spielertyp wird er wichtig werden und dementsprechend ist der Transfer sehr gut. Ich bin aber nicht ganz so glücklich natürlich, dass du da einen 31-Jährigen holst, den 2,5 Jahre Vertrag gibst, ne? Auch wenn er auf Geld verzichtet, sind 2 Millionen im Jahr so rund immer noch viel Geld und so, ne? Muss man halt irgendwie schauen. Ist nicht so ganz der Eintracht-Way to go gewesen die letzten Jahre. Ja, das stimmt. Kommt immer auf die Relation an. Heutzutage im Fußballgeschäft ist das ja schon ein Schnäppchen, wenn man so günstig spielt. Wenn man jetzt nochmal sieht, für was die Bayern gerade mit Alphonso Davies verlängert haben, 15 Millionen im Jahr und nochmal 20 Millionen Signing-Fee oder so war zu lesen, das ist dann schon teilweise ein bisschen verrückt. Also vor allen Dingen, weil man ja zwischendurch noch dachte, der Davies, der leistet ja gar nicht mehr so viel und jetzt ist man doch wieder so, jetzt muss man ein Zeichen setzen und gibt dem Geld ohne Ende. Ja, wobei er ja jetzt unter Company doch wieder richtig, richtig stark war. Bin einfach mal gespannt. 3 bis 3,5 Millionen Ablöse für den 31-Jährigen halt auch nochmal heavy, ne? Aber auch da, wenn man dann bedenkt, Ragnar Ache soll ein Angebot über 10 Millionen gehabt haben, aus der zweiten Bundesliga. Ne? Da, also Stürmermarkt ist sehr wild unterwegs gewesen jetzt, diesen Winter. Nachdem man jetzt gerade so eine schöne Summe für Marmoush bekommen hat, kann man auch mal ein bisschen ausgeben. Das geht dann noch. Da hat man ja noch einen ordentlichen Puffer jetzt sich angesammelt. Ist noch ein bisschen Polster da. Apropos Stürmermarkt und wilde Summen. Matthäus Tell für 10 Millionen Leihgebühr. Ein halbes Jahr nach Tottenham. Und dann soll da eine Kaufoption irgendwie, je nach Bericht, 55 bis 60 Millionen. Also insgesamt. Ja, die Briten haben es ja. Das ist ja gar kein Problem. 10 ja. Millionen Leihgebühr für ein halbes Jahr. Das macht man in England mal eben so. Gar kein Thema. Ja, also Tottenham will ja auf jeden Fall kaufen, so wie es klingt. Also die würden ihn ja, hätten ja am liebsten direkt verpflichtet, haben direkt 60 Millionen ja ursprünglich geboten sogar. Waren sich einig, da wollte Tell aber eigentlich nicht hin. Jetzt gibt es wohl das Agreement, dass Tottenham die Kaufoption nur zieht, wenn Tell auch zustimmt. Müsste man ja theoretisch nicht. In der Regel wird ja bei einer Kaufoption direkt der Anschlussvertrag mit ausverhandelt. Was sagen wir denn dazu, dass die Bayern Tell jetzt abgegeben haben, dass Tell jetzt doch weg wollte? Ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht in der Bundesliga geblieben ist. Also ich glaube, da gäbe es auch viele interessierte Vereine gewesen, um jetzt Spielpraxis zu sammeln. Ja, das stimmt. Also ich finde ihn auch sehr talentiert. Ich finde es auch sehr schade, dass er so gar nicht zum Zug gekommen ist bei den Bayern. Und ja, ich hätte ihn auch gern weiter in der Bundesliga gesehen. Dass wir jetzt dazu Vidovic geholt haben, zurück von Mainz, wo er nichts geleistet hat. Er hat natürlich bei anderen Leihstationen das schon besser gemacht und auch im Bayern-Nachwuchs ist natürlich trotzdem eine ganz leichte Schwächung, könnte man jetzt schon sagen, ja, auf den Außenbahnen, dass man diese alternative Tell nicht mehr hat. Aber ja, die Bayern können sich es jetzt zumindest ja auch erlauben. Also in der Bundesliga sind sie auch so, auch mit wenig Tell-Einsatzzeiten klar auf Kurs. Und in der Champions League, sag ich mal, dafür hätten sie, um in der Champions League noch was leisten zu können, hätten sie, glaube ich, noch wen dazu holen müssen mit Qualität, weil ich glaube, das wird auf dem allerhöchsten Niveau wird es bei Bayern, also für die allerletzten Champions League-Runden wird es nicht reichen, je nachdem, wenn man harte Gegner bekommt, sehe ich die Bayern nicht stark genug, um jetzt irgendwie Richtung Halbfinale zu denken. Ja, ich finde es spannend, dass man während der Kane-Verletzung darüber geredet hat, dass man keinen Sturmbackup hat. Den hatte man nominell mit Tell, hat ihn aber nicht gespielt. Jetzt ist Tell weg, jetzt hat man nicht mehr nominell einen Sturmbackup. Ne? Also da hätte ich auch erwartet, dass die Bayern vielleicht nochmal nachlegen tatsächlich. Irgendwie sich einen Stürmer ausleihen oder so irgendwas. So, wer erkennt das von Choupo-Moting oder so Spieler, so die Kategorie, die ganz gut leisten können, aber halt dann eher mit Bankplatz zufrieden sind im hohen Alter oder so. Sowas hätte ich erwartet gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch merkwürdig, dass sie das so durchziehen. Klar, Kane bleibt die meiste Zeit fit, aber wenn dann doch mal irgendwie was passiert, gerade in den entscheidenden, wenn das mal kurz vor einem eben wichtigen Champions League Spielen passiert, ohne Kane, dann wird es schon eng, ne? Ja, bei Vidovic würde ich gerne noch dazu sagen wollen, der hat ja fast die komplette Hinrunde verletzt verpasst, ne? Also der hat ja, der kam ja sehr, sehr spät erst, also nach dem ersten Spieltag zu Mainz, war dann auch nicht im Spielrhythmus, weil er natürlich bei den Bayern der Vorbereitung nicht die 90 Minuten gekriegt hat, kam in ein eingespieltes Mainzer Team, wo es ja auch viel darum geht, wer wie gut zu allen zusammenpasst momentan, und dann kam er gerade endlich in Fahrt, hat sein Debüt gegeben und dann die schwere Verletzung, die ihn den Rest der Hinrunde rausgeworfen hat. Also ich glaube, man hat als Bayern da auch einfach gesagt, okay, der wird da halt wahrscheinlich jetzt in der Rückrunde keine Rolle spielen, dann holen wir den halt zurück und dann soll der halt bei uns bleiben. Wir hatten ja im Sommer hieß es ja, Bayern war sich unsicher, ob sie ihn vielleicht nicht sogar direkt im Kader behalten wollen, waren da sehr begeistert von seiner Entwicklung. Kann ich mir vorstellen, dass man jetzt einfach sagt, wir haben jetzt einen Kaderplatz frei, in Mainz spielt er eh nicht, holen wir halt zurück und dann schauen wir halt mal, was daraus wird. Und nochmal verleihen wäre, glaube ich, nicht gegangen. Die haben, der hat, glaube ich, oder hat er, ich weiß gar nicht, hat er für Bayern schon ein Spiel absolviert oder war er im Kader oder so? Das nicht, weiß ich selber nicht. Ich glaube nicht, bin mir gerade nicht sicher, aber wenn, dann hätte man ihn noch nicht mehr verleihen dürfen. Also es ist ein bisschen, ja, schwierige Situation. Okay, kommen wir aber vom Transfergebabbel eine Runde weitergehen zum Hörer der Woche. Da haben wir diese Woche wieder jemanden zu vermelden, und zwar den guten Trick-Till, der uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen hat. Wenn ihr hier nächste Woche als Hörer der Woche genannt werden wollt, dann könnt ihr da auch gerne mal reinschauen und uns bei Apple Podcast bewerten. Und wir haben natürlich auch wieder Hörerfragen für euch. Und da starten wir direkt rein mit einer Frage, die ja eigentlich wie für dich gemacht ist, Tim. Mahlzeit, hier spricht der Frank aus Friseute. In unserer Liga Südklee kurz und knackig geht's mal wieder eng zu und ich habe eine knifflige Entscheidung zu treffen. Und zwar möchte ich von euch gerne wissen, wen würdet ihr halten? Kirassi vom BVB oder Amura von den Wölfen? Danke, macht weiter so, ciao. Ja, Tim, würdest du deinen Kirassi abgeben für den Wolfsburger Amura oder sagst du, nee, über meinen Dortmund-Shootingstar vorne geht nix? Also es sind beides sehr gute Angreifer. Ich denke, die werden auch im Rest der Rückrunde beide ihre Punkte machen. Von den Werten her muss ich aber eben zugeben, die sprechen für Amura. Er hat etwas mehr Punkte, er hat etwas mehr Punkte im Schnitt. Also er hat 117 zu 102 Punkte, 6,5 zu 6,0 Punkten im Schnitt und er kostet ein bisschen weniger, 18,67 zu 21 Millionen. Die Guirassy kostet. Zudem wissen wir jetzt nicht ganz genau natürlich, wie der BVB sich unter Kovac entwickelt. Geht es in die richtige Richtung oder nicht? In Wolfsburg, da ist eine Entwicklung da unter Hasenhüttl. Insgesamt recht stabile Mannschaft. Für mich ist Amura jetzt gerade die sicherere Variante und ich würde da jetzt eher sagen, also wenn man einen von den beiden im Team hat, dann kann man sich glücklich schätzen. Guirassy macht auch seine Punkte, aber Amura wäre derjenige, den ich jetzt aktuell bevorzuge mit dieser Argumente. Ja, ich glaube, die Frage ist halt, wie ist deine aktuelle Situation? Musst du was verteidigen? Willst du eher konstant punkten? Dann wahrscheinlich Amura, die sichere Variante, wie du sagst, Tim. Aber bei Guirassy ist natürlich auch das Potenzial, dass er vielleicht nochmal eine Schippe drauflegt, wenn es jetzt unter Kovac richtig gut läuft und dann nochmal deutlich besser punktet vielleicht. Also möglich ist es, zutrauen würde man es ihm ja. Also wenn man was riskieren muss, braucht Punkte, will aufholen, weil man irgendwie in einer Verfolgerrolle ist, dann könnte sich vielleicht auch der Gamble auf Guirassy lohnen. Also da würde ich, ja, ich glaube, die Risikovariante oder die sichere Variante so, ja, je nach Situation wählen, glaube ich. Ja, ergibt auch Sinn. Dann kommen wir mit der zweiten Frage zum, wie eben schon angesprochen, aus Laichingen zum Timo, der nicht in Laichlingen wohnt, ja, aus dem guten Schwabenland. Servus, liebes Communio-Podcast-Team. Erstmal schöne Grüße von der Schwäbischen Alb. Am Wochenende war ich tatsächlich im Albstüble. Vielen Dank für die Empfehlung von euch. Hab's Spiel Heiderheim gegen Dortmund angeschaut und war davor im Albstüble, das ihr immer so schön beworben habt und war echt super, also kann man empfehlen. Nun zu meiner Frage. Ich habe im Kader Palinha und Weishaupt. Bin 7 Millionen in der Miese. Jetzt ist die Frage, welchen Spieler ich verkaufe. Entweder Palinha, wo ich hoffe, dass das Geld ausreicht. Oder ich muss den Weishaupt und dann zusätzlich wahrscheinlich den Finn Ole Becker verkaufen. Wobei ich die beiden eigentlich behalten wollen würde. Palinha ist aber auch aktuell, glaube ich, eine ganz gute Anlage, weil er ja mit den Celtic-Spielen von Bayern eben durch die Rotation vielleicht reinrotiert. Allerdings Goretzka kommt wieder zurück. Deswegen bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Was würdet ihr dazu sagen? Wäre froh um eure Einschätzung. Dankeschön. Ciao. Ja, im Prinzip die Frage, Palinha abgeben kostet 5,58 Millionen oder Weishaupt abgeben 4,52 und dazu Finn Ole Becker für 1,18. Tim, wie schätzt du das ein? Ja, also ich... Stimmt, Palinha könnte durch die Rotation mal wieder reinrücken, aber ich sehe im Moment jetzt noch nicht, dass es jetzt so, dass er jetzt wirklich sich durchsetzt, dass er viele Punkte holt. Bei der Auswahl mit den beiden würde ich sagen, ich glaube, Weishaupt, den finden wir beide super, den würde ich auf jeden Fall halten, da würdest du mir zustimmen, würde ich mal annehmen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und Finn Becker ist ja gerade im Aufwind, der bekommt mehr Spielzeit in Hoffenheim. Hoffenheim macht da auch eine kleine Schritte in die richtige Richtung, auch wenn es jetzt die Niederlage in Leverkusen gab. Ich würde jetzt eher doch das Duo Weishaupt-Becker behalten wollen und Palinha eher nicht. Die Frage ist, ob dir Palinha halt reicht. Wenn du 5,7 Schulden hast, 5,58 ist er wert. Wenn du dann noch Becker dazu verkaufen musst, dann kannst du natürlich auch sagen, okay, du hoffst auf einen Palinha-Einsatz, da den Marktwertanstieg und nimmst ein bisschen Kohle mit. Kann man auch spekulieren, aber... Kann man spekulieren, aber ich tendiere eher, also ich wär nicht dafür. Ja, also Weishaupt mit 3,8 Punkten im Schnitt bei St. Pauli, also bei insgesamt ein bisschen schlechter, aber in den St. Pauli-Spielen sind es 3,8, deutlich mehr als die 2,44 von Palinha auch. Also selbst wenn er spielt, hat er ja nicht so gut gepunktet, egal ob Startelf oder Bank als Einwechsler. Also von daher, ich wäre auch definitiv bei Weishaupt. Und dann haben wir noch eine dritte Frage für euch. Ja, und da muss ich gar nicht so weit blicken. Männer, guten Morgen. Es ist Mittwoch, Communio Podcast Tag. Ich freue mich sehr. Hier ist SGE 1899 FFM. Komme aus Frankfurt, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Und freue mich heute auf den Podcast. Danke für eure Arbeit da. Ich habe heute eine Frage aus dem nicht so hohen Regal. Drei Mittelfeldspieler, wo mindestens einer von bis zum Wochenende gehen würde, eventuell zwei. Das sind Seiwald Leipzig, Sands St. Pauli und Kömür Augsburg. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Seibert-Sands sind ja Stammspieler. Kümmel kommt bisher noch nur von der Bank. Seibert-Sands punkten fast, also punkten recht dünn. Deshalb auch wahrscheinlich der niedrige Marktwert noch. Kömür würde mich interessieren, ob ihr für ihn zukünftig jetzt Platz seht in der Starting 11 bei Augsburg. Vielen Dank und ich freue mich, von euch zu hören. Tschüsschen. Ja, da würde ich einfach mal direkt reingehen. Ich bin halt bei Seiwald so ein bisschen unentschlossen, ob er denn Stammspieler bleibt, wenn jetzt so langsam die Spieler alle ein bisschen wiederkommen. Sie haben noch einen Rechtsverteidiger geholt, wo Seiwald ja viel eingesprungen ist. Baku haben sie geholt, der als Wingback agieren kann. Also es gibt neues Personal. Und Seiwald sehe ich da nicht unbedingt so super gesetzt. Von daher, für mich wäre er tatsächlich der erste Abgabekandidat hier aus der Liste. Sands punktet relativ ordentlich, nicht überragend, aber kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man einfach einen breiten Spieler braucht für 2,59 Millionen. Für mich der, den ich am ehesten behalten würde. Bei Mert Kömür ist es so, ich habe ihn mir jetzt auch über Nacht heute gekauft, weil ich glaube, dass er, nachdem er im Pokal jetzt nicht starten durfte, es gab die Ansage vom Trainer, dass er ja für einen Pokal eine Option für die Startelf ist, durfte nicht starten, hat es dann nach Einwechslung ganz gut gemacht. Würde ich erwarten, dass er wahrscheinlich am Wochenende eine Chance bekommt, oder es gibt zumindest die Möglichkeit, dass er am Wochenende eine Chance bekommt, nachdem er zuletzt ja auch getroffen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ist auf jeden Fall eine Aktie, wo ich sage, da würde ich zumindest den Marktwertanstieg gerne mitnehmen wollen und dann, ja, wenn du 1 bis 2 abgeben willst, würde ich Seiwald eher direkt verkaufen. Kömür wäre für mich der, wo ich schaue, okay, je nachdem, wie der Marktwert sich bewegt, gebe ich ihn dann zum Spieltag ab oder behalte ihn nochmal einen Spieltag, und Sands würde ich wahrscheinlich mit, ja, in den Spieltag gehen. Wie siehst du das denn? Ja, kann ich nicht groß widersprechen, wäre auch meine Einschätzung. Ich finde auch, Seiwald hat seine besten Spiele zuletzt, meine ich, bei Leipzig auf der linken Position in der Dreierkette gemacht. Da hat jetzt aber zuletzt Biciabu gespielt und Seiwald wurde wieder ins Mittelfeld geschoben. Und da hat er auch, wie schon vorher, also da, wo er eigentlich zu Hause ist im Mittelfeld, nicht überzeugt bisher in Leipzig, und das jetzt auch zuletzt nicht, als er wieder dort gespielt hat. Und in der Abwehr kommt ja eben auch Lücke Bar noch wieder zurück, der da eigentlich gesetzt ist. Daher sehe ich jetzt gerade auch, dass sein Stammplatz jetzt nicht mehr da sein wird für Seiwald, sondern er wieder auf der Bank landet in absehbarer Zeit, vielleicht schon an diesem Wochenende. Deshalb ist er auch für mich der Streichkandidat, und ja, die Einschätzung zu den anderen teile ich auch. Kümmer im Aufwind, Sands hat sich durchgesetzt. Daher sind die beiden jetzt gerade keine Abgabekandidaten für mich. Na, dann sind wir uns ja einig. Und dann können wir von unserem Laberteil quasi dazu kommen, dass wir tief in die Analyse gehen, schauen uns natürlich jetzt wie immer den 21. Spieltag an. Im Anschluss gibt es noch die Top 3, das habe ich vorher so ein bisschen vergessen, wollte ich eigentlich noch erwähnen. Natürlich mit unseren besten Wintertransfers in den Top 3. Gibt natürlich keine andere Möglichkeit, jetzt so direkt nach dem Transferfenster müssen wir das natürlich machen. Aber starten rein mit dem Freitagabendspiel. Der FC Bayern empfängt den SV Werder Bremen. Ja, und bei den Bayern läuft es eigentlich in der Bundesliga richtig, richtig gut. Durch die Champions League wirkt es gerade gar nicht so rund, wie es bei den Bayern momentan läuft. Aber als einziges Team hat Vincent Kompany alle 5 Spiele 2025 in der Bundesliga gewonnen. Konnte sich dadurch ein bisschen absetzen. Leverkusen hatte da ein Remis drin, hat da 2 Punkte wieder gut gemacht. Und man muss sagen, bei allen Derbys und Rivalitäten, die es in der Bundesliga so gibt, Bayern gegen Bremen hat schon ganz besonderen Stellenwert. In der Bundesliga findet nämlich zum 116. Mal statt und ist somit das Rekordduell der Bundesliga. Da treffen die beiden Teams aufeinander, die die meisten Bundesliga-Partien überhaupt absolviert haben. Also die Bayern stehen bei 2030 Partien und Werder bei 2022 Bundesliga-Partien. Also das sind die zwei Mannschaften, die wie eigentlich keine anderen für Bundesliga stehen. Beim FC Bayern haben wir vorher schon angesprochen, Tell ist jetzt weg, Vidovic wurde zurückgeholt, Linksverteidiger Adam Asenu hat man auch verliehen, dazu hat man mit Neuer verlängert, wir haben auch schon drüber gesprochen, Davies hat einen teuren Vertrag bekommen, bringt jetzt ein bisschen Planungssicherheit auf der linken Seite, aber wir wissen ja, Alphonso Davies fällt jetzt erstmal noch aus mit seinem Muskelfaserriss, ist auf keinen Fall ein Kandidat für dieses Spiel. Perez ebenfalls noch kein Kandidat. Ito ist jetzt zurück im Training langsam nach dem Mittelfußbruch. Dass man Asenu abgegeben hat, spricht ein bisschen dafür, dass Ito jetzt wirklich bald ein Kandidat ist für die Einsatzzeit, weil Davies ja noch ein bisschen länger ausfällt und man aktuell eigentlich keinen Linksverteidiger-Backup hat, außer halt irgendwie Stanisic oder Boy auf der linken Seite zu spielen. Ja, ich gehe davon aus, dass Ito dann zeitnah vielleicht wieder Kurzeinsätze spielen kann. Vidovic, wir haben das Thema auch schon gehabt, war jetzt zuletzt lange verletzt. Ich gehe davon aus, der dürfte noch nicht fit sein, noch kein Kaderkandidat sein für die Bayern. Sie wackeln so ein bisschen, aber sie machen halt trotzdem ihren Job einfach sehr souverän momentan. Ne? Das ist unter Vincent Kompany bisher eigentlich immer relativ gut gewesen. Man hat so das, was man erwarten konnte, eigentlich immer bei allen Teams konstant gemacht. Mit Burnley in der Premier League war zu erwarten, dass sie wieder runtergehen. Das haben sie auch konstant gemacht. Also die Pflichtaufgaben funktionieren da so im Großen und Ganzen schon, auch wenn man da den Ausrutscher gegen Mainz hatte zum Beispiel. Aber ja, in der Champions League ist man auch weitergekommen. Von daher in der Bundesliga jetzt mit Abstand Tabellenführer. Mich wundert der Tellabgang so ein bisschen. Wir haben es ja gesagt, Sturm-Backup fehlt jetzt komplett. Aber in der Hinrunde ist es auch nicht zum riesigen Problem geworden. Da hat dann Thomas Müller vorne damit gespielt und es lief auch ganz okay. Also ja, weiß ich nicht. Ich glaube, man hätte durchaus das machen sollen. Aber vielleicht hätte Max Eberl auch einfach mal nach Bremen schauen müssen, was die so an Transfers machen. Der SV Werder hat sich nämlich mit einem früheren Bundesliga-Top-Torjäger verstärkt. André Silva kommt zur Leihe bis zum Sommer aus Leipzig. Wird die Bremer verstärken. Da wohl sehr viel Glück gehabt. Also die Leipziger zahlen einiges vom Gehalt weiter, sodass Bremen sich den überhaupt leisten kann. Ist jetzt endlich mal wieder ein Knipser, seit Füllkrug weg ist, fehlte das ja so ein bisschen jemand, der vorne wirklich als Strafraumstürmer da ist. Ich bezweifle, dass er so schnell seine Start-F-Einsätze kriegen wird. Also ich gehe davon aus, Duxch ist weiter gesetzt und daneben ist dann mit Grüll oder Njinma eher ein schnellerer Typ gefragt. Aber gerade natürlich für, wenn du Tore brauchst, spät im Spiel, für Einwechslungen, wenn du Druck aufbauen willst, Flanken schlagen willst, dann André Silva super, super spannend. Für das kommende Spiel, wird personell noch einiges ausfallen. Niklas Stark gelb-rot gesperrt, Friedel gelb-rot gesperrt, Top fehlt noch, Jung hat muskuläre Probleme. Es soll wohl reichen bei Anthony Jung. Wäre zu hoffen, nachdem die zwei Innenverteidiger ausfallen. Bei Julian Malatini ist es so, der hat ebenfalls muskuläre Probleme. Da heißt es aber, dass es wahrscheinlich eher nicht reichen könnte. Das ist so ein bisschen unsicher. Müssen wir mal abwarten. Hört am besten auf die Pressekonferenz von Ole Werner. Der wird euch da ein Update geben. Beziehungsweise Werder hält auch, nicht täglich, aber nahezu täglich über die Website-News-Formate auf dem Laufenden, wie der Gesundheitszustand ist. Das einfach mal ein bisschen im Auge behalten, wenn ihr da mit Aktien beteiligt seid. Außerdem Leo Bittencourt, auch muskuläre Probleme, musste ausgewechselt werden, relativ früh im letzten Spiel. Auch er ist fraglich. Werder hat die Neujahrsmisere so ein bisschen abgekämpft, sich losgerissen mit diesem eindrucksvollen Kampfsieg gegen Mainz die Schlussphase, eine gelbe Karte nach der anderen geflogen, zwei Spieler runtergeflogen. Ole Werner nach der Partie noch mit Rot runtergeflogen, wird in dem Spiel nicht an der Seitenlinie stehen. Wollen wir da nochmal kurz drüber reden? Weil ich meine, wenn Flo jetzt hier wäre, dann wäre das ja noch ein 15-minütiger Block, wo wir nochmal uns kurz über den Schiri auslassen. Aber war schon interessant, wie das abgelaufen ist, ne? Ja, es war so ein bisschen kurios. Also man muss sagen, Werder hat sich sehr dämlich angestellt. Also das muss man, glaube ich, zu der Situation dazu sagen. Man kriegt halt einen Einwurf in der Nähe der Trainerbank. Ich weiß nicht, wie die Einteilung ist, ob da normalerweise Weiser oder Stark werfen sollte. Es gibt ja viele Mannschaften, wo dann der Halbverteidiger wirft. Stark läuft jedenfalls zur Seitenlinie. Ole Werner schnappt sich den Ball und gibt ihm sofort Stark so, ne? Macht das Spiel schnell. Und dann sagt, Stark zögert so ein bisschen und dann sagt der vierte Offizielle direkt zu ihm, jetzt mach mal den Einwurf. Und dann geht Stark halt noch hin, lässt den Ball fallen für Weiser, der so angetrabt kommt und geht ins Feld. Also das ist auch nicht clever. Muss man dafür gelb-rot geben? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen war das wieder so eine Szene, wo man, glaube ich, klar sehen konnte am Verhalten des Schiris, er hat eigentlich gedacht, der hätte noch kein Gelb. Weil er zeigt ihm Gelb, geht dann weg, stellt dann fest, oh, der hat schon Gelb und dann muss ich ihm jetzt gelb-rot geben. Ich glaube, der wollte ihn eigentlich nicht runterwerfen. Wenn er das gewusst hätte, dass er schon Gelb hat, hätte er es, glaube ich, nicht gemacht. Dann direkt fürs Meckern hinterher den nächsten gelb-rot, ist dann schon hart. Ja, wobei ich dazu sagen muss, also Marco Friedl, mein guter Freund, so, es war auch einfach drüber. Die zweite Gelb-Rote für mich absolut berechtigt. Also egal, ob du Kapitän bist oder was auch immer, also der läuft ihm ja eine Minute hinterher, tippt ihm den Rücken an, dann dreht er sich um und meckert ihn eine Minute voll. Also ich glaube, eine berechtigtere gelbe Karte gab's noch nicht. Und wenn du halt weißt, du hast schon gelb und der Schiri ist gerade auch so ein bisschen ja, locker flockig unterwegs. Aber da gab es davor ja schon auch noch zwei andere Gelbe. Also es ist nicht so, dass da irgendwie, ja, es gerade so war, dass es ein super hart geführtes Spiel war und der Schiri hat eine lockere Linie gefahren, sondern der Schiri hat gerade schon so ein bisschen das Tempo angezogen, was Gelbe angeht. Dann halt doch einfach dein Goschen. Also ja, das ist nicht so clever. Das stimmt auch, ja. Ole Werner hat es dann ja auch nach dem Spiel dann ja schnell runtergefahren nach seiner roten Karte, die er auf dem Feld erst nicht verstehen konnte, aber dann hat er ja sich direkt entschuldigt, was natürlich auch immer leichter möglich ist, wenn man das Spiel gewonnen hat, dann sagst du am besten direkt, tut mir alles leid, ich war drüber von mir, anstatt dann noch mal im Interview nochmal zu sagen, was ist das denn für ein komischer Schiri, dann wirst du vielleicht noch länger gesperrt. Daher, ja, hat sich das alles dann auch schneller wieder beruhigt über Bremen den Sieg über die Zeit gebracht. Ja, er hat sich halt direkt entschuldigt, was für mich ja auch so ein bisschen dafür spricht, dass er ja schon wahrscheinlich irgendwas gesagt hat. Es wirkte auch so ein bisschen so, also der Schiri wirkte sehr entspannt, während Werner mit ihm geredet hat. Und dann, also Werner hält ja so eine Schimpftirade irgendwie vor sich her. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber dann dreht er sich weg und anscheinend hat er so im Wegdrehen, es wirkte auf mich, also ich weiß es nicht, aber es wirkte auf mich, als hätte er im Wegdrehen noch sowas gesagt wie, was ist so eine Scheiße hier oder so. Und das hat den Schiri dann aufgeregt, weil der Schiri dann so plötzlich darauf reagiert, so als er sich schon weggedreht hat. Also muss irgendwas gewesen sein, was er so vor sich hergenuschelt hat eigentlich, was vielleicht gar nicht so richtig in Richtung des Schiris gemeint war, aber natürlich in der Situation dann trotzdem nicht geht. Von daher auch da würde ich erwarten, dass die rote Karte höchstwahrscheinlich sehr berechtigt war. Ja, wenn Werner das dann im Nachhinein auch selber sagt, dann kann man davon ausgehen. Ja, deswegen, man muss dem Schiri halt so ein bisschen vorwerfen, dass er diese gelb-rote Karte gegen Stark so ein bisschen, ja, es war too much. Ich weiß aber halt auch nicht, inwiefern der vierte Offizielle ihm dann vielleicht auch gesagt hat, ey, ich habe das dem eben schon gesagt, gib dir mal jetzt gelb so, und dann hat er das einfach gemacht. Das weiß man ja auch immer nicht so richtig. Ja, das würde ich sagen, der Fehler, dass er, zumindest der Fehler, dass er nicht wusste, dass er vergessen hatte, dass der schon gelb hat. Das wäre das Problem gewesen. Ja, war auch relativ früh, glaube ich, Mitte erster Halbzeit oder so. Beide, also Stark und Friedl, beide da schon gelb gesehen. Also ja, ist ein bisschen unglücklich. Aber ich habe es eben schon gesagt, also wenn Ole Werner den Ball halt einfach liegen lässt, also man ist als Trainer ja nicht verpflichtet, das Spiel schnell zu machen, dann läuft halt Stark den Ball hinterher, holt den Ball, wirft ihn dann weiser zu. Dann sieht es nicht so aus, als wäre er erst zum Einwurf gegangen, sondern er hätte das Spiel schnell machen wollen, hat den Ball geholt, man hätte so wahrscheinlich sogar noch mehr Zeit vertrödelt und hätte gar keine Probleme gehabt. Man hat sich auch einfach sehr dämlich angestellt. Und spätestens, wenn der vierte Offizielle dir halt sagt, jetzt wirf den Ball ein, dann wirf halt einfach den Ball ein. Also so viel, also die 3 Sekunden, die du jetzt dann weiser den Ball noch zuwirfst, macht ja jetzt auch keinen Unterschied. Ja, ich denke, damit können wir das Thema dann auch ruhen lassen. Ich hoffe, Flo ist stolz auf uns. Ja, wahrscheinlich nicht. Wir hätten mehr über den Schiri meckern müssen und weniger über die Doofheit von Werder. Aber okay. Ja, absolut frech hier. Schiri, schrecklich. Weg mit dir. Ja, also auf jeden Fall spannend, was da am Ende noch passiert ist. Hat ja viel Action reingebracht in dieses Spiel am Ende nochmal. Ja, man hat jetzt aber diesen Dreier halt geholt. Damit kann man jetzt auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, entspannter in die Partie mit den Bayern gehen. Ja, die Personalprobleme sind halt da. Höchstwahrscheinlich Pieper Velkovic in die Startelf. Dann dazu, ich gehe davon aus, Jung wird halt der sein, der dann links noch reinkommt. Malatini, wenn er fit wäre, hätte bestimmt auch gute Chancen. Ich bin ja eh der Meinung, mit seinem Tempo würde er der Defensive eigentlich gut tun, wenn er sich mal ja so ein bisschen festsetzen könnte und gesund bleiben würde. Ja, also ich erwarte Pieper, Velkovic und Jung in der Dreierkette. Falls Jung ausfällt, sind die Optionen, dass Skelly Alvero zurückkommt oder dass Issa Kabore vielleicht in der Innenverteidigung aufläuft. Stay kommt zurück, Bittencourt wackelt noch, das passt auch ganz gut zusammen, auch wenn Leonardo Bittencourt ja zuletzt jetzt relativ gut unterwegs war. Ja, ich glaube, gegen Stay hätte er wahrscheinlich eh wenig Chancen gehabt, trotz gutem Auftritt. Von daher würde sich da der Wechsel anbieten. Offensiv gehe ich davon aus, dass Marco Grüll wieder anstelle von Justin Ginma auflaufen darf. Das lief nicht ganz so gut. Ja, hier vom Highspeed-Postboten, was da ja so Flo's Lieblingsspitzname, glaube ich, für Ginma war. Oder Justin Ninja, wie auch immer. Ja, erwarte ich nicht in der Startelf für das Spiel. Bei den Spielern schaue ich auf jeden Fall auf Josip Stanisic für 6,52 Millionen, finde ich spannend, fällt gerade wieder mächtig, weiß aber gar nicht warum, hat eigentlich gut gepunktet bei seinem Startelf-Einsatz, ist ein Kandidat für eine Dreierkette, falls man das spielt, kann links wie rechts die Außenverteidigung spielen, also da bin ich mal gespannt, ob er vielleicht sogar starten darf oder ob da Konrad Leimer nochmal den Vorzug bekommt. Ich würde erwarten, dass Stanisic in der Bundesliga spielt und Leimer dann vielleicht den Champions-League-Einsatz gegen Celtic kriegt. Vidovic natürlich spannend, der steigt jetzt gerade mit dem Transfer. Bayern-Spieler immer sehr begehrt. Und wenn man dann sagt, ja, der ist Tellersatz, dann kommt das auch ganz gut an. Julian Malatini für 510.000. Ich glaube, ich würde ihn tatsächlich einfach mal mitnehmen, wenn das Geld bei mir übrig ist. Einfach mal ausprobieren, ob er vielleicht eine Chance bekommt. Und dann Issa Caboret. Flo hat zuletzt sehr häufig empfohlen, jetzt 2,92 Millionen gut gepunktet. Immer noch für mich eine Kandidat, wo ich sage, das ist eine gute Investition. Da kann man auf jeden Fall reingehen. Ich glaube, beim Spiel wird es ein bisschen deutlicher. Viele Tore, denke ich mal, weil die Hintermannschaften ja wirklich beide sehr, sehr anfällig sind. Ich tippe auf ein 4-2 für die Bayern. Ja, ich denke auch, dass es einen Sieg für die Bayern gibt. Ich glaube aber, es wird kein Tor für Bremen geben. 3-0. Ja, bist du deutlich motivierter bezüglich der Bayern-Abwehr als ich. Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Die TSG Hoffenheim empfängt den ersten FC Union Berlin. Und die Eisernen haben bisher mit ihrem Trainerwechsel, sagen wir mal, ins Klo gegriffen. Steffen Baumgart hat nur 4 Punkte geholt aus den 5 Partien im neuen Jahr. Steht damit bei einem Torverhältnis von 2-8 auf dem letzten Platz der Baumgart-Tabelle. Also seit er da ist, das schlechteste Team der Bundesliga. Viel besser läuft es aber für Christian Ilzer bei der TSG Hoffenheim auch nicht. Mit ebenfalls nur 4 Punkten und 6-12 Toren stehen die Sinsheimer in der Baumgart-Tabelle auf Rang 17, also ja nur ein paar Törchen davor quasi. Beziehungsweise die Tordifferenz ist sogar die gleiche. Man hat nur mehr Tore geschossen, also es ist wirklich knapp da hinten. Treffen also die 2 schlechtesten Teams des Jahres 2025 hier direkt aufeinander. Und wie es beim Personal aussieht, darf Tim uns jetzt mal sagen. Ja, das macht doch Hoffnung auf ein tolles Spiel, ne? Also bei Hoffenheim hat sich Gendré verletzt, Muskelverletzung. Außerdem weiterhin nicht dabei. Baumann, Lenz, Bebu, Prömel, Samaseku, Tohumcu, Tabakovic, Peterson und Kabak. Also eine lange Ausfallliste bei Hoffenheim. Aber sie haben auch noch jemanden dazugekommen. Sie wollten noch einen Verteidiger haben. Am Deadline-Day gab es den Ex-St. Pauli-Spieler Leo Östigard. Außerdem gab es noch kurz vorher das Offensivtalent Basuma Touré aus Schweden. Das sind also die dazugekommen sind. Nichts getan hat sich dann auf der Linksverteidigerposition. Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen. Sorry auch für denjenigen, dem wir gesagt haben, nimm den Tausch nicht an mit Jurasek, weil der geht ja wahrscheinlich, aber er ist noch da. Obwohl es da das klare Gerücht gab, dass der woanders hin verliehen werden sollte. Es kam dann auch kein neuer Linksverteidiger für ihn. Man ist noch Grilic losgeworden per Leihe an Valladolid. Und ja, der Rest ist dann eben geblieben, wie er ist. Es gab die 1-3 Niederlage zuletzt von Hoffenheim in Leverkusen. Das kann passieren, bei Leverkusen zu verlieren. Wichtiger wird nun eben ganz klar dieses Heimspiel gegen Union. In Leverkusen gab es ein System mit 5er-Kette in der Defensive. Ich denke, es wird diesmal wieder auf eine 4er-Kette gesetzt. Der Schwächste in der Dreierkette war Robin Ranak. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf die Bank rückt und dafür in der Offensive Kramaric wieder ins Team zurückkehrt. Möglich ist auch, dass Neuzugang Östigard direkt starten darf. Das könnte sein. Bisschen schwer zu sagen, ob das, wie Ilsa, dass sich das vorstellt. Das muss man dann noch abwarten. Und nach 2 Joker-Toren zuletzt wäre es auch an der Zeit, Gift Orban von Beginn an zu bringen. Dimci ist derjenige, den es dann erwischen könnte. Bülter hat nach Verletzung zuletzt erstmals beginnen dürfen. Die Konkurrenzsituation in der Offensive ist also wieder etwas größer geworden. Bülter ja eigentlich auch ein sehr wichtiger Spieler gewesen. Vor seiner Verletzung sollte er jetzt auch wieder werden und sich da behaupten. Bei Union, da fehlen Ogbemudia und Ilic. Fraglich sind noch Vogt und Kemmlein. Es sieht eher nicht so gut aus bei beiden. Muss man davon ausgehen, dass sie noch nicht wieder mit dabei sind. Im Angriff hat sich da noch was getan am Deadline-Day. Jordan ist gegangen zu Stad Reims und Jorbe Vertessen zu RB Salzburg. Dafür Marin Ljubicic von LASK gekommen. Insgesamt ein bisschen überraschend, dass so wenig passiert ist. Die Lage ist angespannt, gerade die Offensive lahmt. Da gab es jetzt eben 2 Abgänge, 1 Zugang. Jetzt auch keiner, der, wo man weiß, ob der jetzt eine richtige Soforthilfe ist, werden wir abwarten müssen. Die Situation ist aber spannend bei Union. Steffen Baumgart gegen Leipzig womöglich auch aus Mangel an Innenverteidigern mal wieder auf 4er-Kette umgestellt und es gab dann das 0-0. Insgesamt war das eine ordentliche Leistung. Das spricht also dafür, erstmal so weiterzumachen. Es könnte dann auch bedeuten, dass Querfeld, der nach Gelbsperre wieder da ist, jetzt nicht den Platz in der Startelf zurückbekommt, sondern erstmal auf der Bank sitzt, weil Leit und Döki das ganz gut gemacht haben zuletzt in der Innenverteidigung gemeinsam. Ich finde es spannend, dass du einfach die Diskussion, wie man Rem ausspricht, einfach Reims gesagt hat. Und einfach Reims gesagt ist. Dann weiß jeder, um was es geht. Ich fand es sehr unterhaltsam. Die Sky-Reporterin hat sich da auch sichtlich schwer getan mit, wie man das ausspricht am Montag. Also man sagt auf jeden Fall nicht Reims. So viel kann ich sagen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Also ich weiß, dass man das ähnlich ausspricht wie Startrenn, also das Rennes. Aber ich kann dir jetzt auch persönlich nie sagen, wie man dann was genau ausspricht, kommt da auch jedes Mal durcheinander. Aber fand ich sehr unterhaltsam. Nächstes Mal sage ich, er ist einfach nach Frankreich gewechselt. Fertig. Zu seinem Jugendclub tatsächlich. Da ist er ausgebildet worden. Oder so. Noch besser. Ja, gut. Ich würde ansonsten nur noch beenden mit, dass ich glaube, es spricht einiges dafür, dass Union unverändert beginnt, nicht ganz unverändert, weil ja Jordan gestartet hat, aber Jordan hat nicht gestartet. So, also deshalb können sie doch unverändert bleiben. Das hieße auch, Ivan Pretain würde erneut von Beginn an stürmen, Ljubicic erstmal Joker sein. Was die Empfehlung angeht, da gibt es einen Namen, den ich ganz interessant fand, Hennes Behrens bei Hoffenheim, hat in der Europa League sein Profidebüt gegeben und dann in der Bundesliga sogar noch einen längeren Einsatz bekommen, ist ein Linksverteidiger, wurde sogar vor Prass eingewechselt, kostet nur 200.000, vielleicht gibt es ja jetzt mehr Einsätze für den, also die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest mal sein Marktwert steigt, ist groß, würde ich jetzt mal mitnehmen, das Geld. Und da Jurasek geblieben ist, ist er auch plötzlich wieder interessant für 1,8. Hatte ja zuletzt die Nase vorn, da hinten links. Auf Unioner Seite, klar, Pretain für 1,6. Auch Ilic, 620, ist jetzt zwar nicht dabei, aber eben durch den Abgang von Jordan haben beide bessere Einsatzchancen im Sturm. Man weiß ja noch nicht, wie schnell der Neue ankommt. Ljubicic kostet 3,5. Daher, ja, Pretain finde ich davon am spannendsten im Moment. Juranovic auch wieder im Aufwind, zuletzt ein gutes Spiel gegen Leipzig gemacht, kostet 2,8, wird als Rechtsverteidiger wahrscheinlich drinbleiben. Und auch Benes durfte mal ran, 2,9 kostet der, zum zweiten Mal in der Saison erst in der Startelf gestanden und der dritte Einsatz steht wohl bevor. Doch wie geht's aus? Mein Gefühl sagt mir, dass er sich die TSG Hoffenheim durchsetzen wird und zwar knapp mit 1-0. Ja, ich bin mir so ein bisschen unsicher, ich glaube halt, Hoffenheim, ne, Europa ist immer noch Thema gewesen jetzt zuletzt und das hat sie wirklich, wirklich auseinandergebracht. Vielleicht können sie sich jetzt wieder zurückkämpfen, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Die haben wirklich viele neue jetzt auch geholt. Ich bin unsicher. Ich habe gesehen, du hast auf Hoffenheim getippt und dann dachte ich, ach komm, ich bin jetzt mal mutig und sag, es wird eine Überraschung und Union setzt sich vielleicht sogar mit 2-0 durch. Da muss sogar ein bisschen was passieren in der Offensive. Aber ja, hast mal einen rausgehauen. Gegen wen, wenn nicht gegen Hoffenheim, könnte Union jetzt in der aktuellen Form mal richtig Punkte holen? Auf Wiederpaar. Dann kommen wir als nächstes zum SC Freiburg. Der spielt nämlich gegen den ersten FC Heidenheim. Die Freiburger haben ihre kleine Negativserie beendet, sich da rausgekämpft in der Hinrunde. Stand jetzt eine erfolgreiche Zeit bevor. Man hat gegen Bochum gewonnen und dann im Anschluss daran 12 Punkte beziehungsweise mit Bochum 12 Punkte aus 5 Spielen geholt, darunter auch ein Sieg in Heidenheim, nur gegen St. Pauli hatte man da verloren. Spiel wird zudem ganz besonderes auch für die Fanherzen in Heidenheim, nachdem in der Hinrunde ja der Ex-Heidenheimer Ehren Dingchi ausgerechnet sein Startelf-Debüt in Heidenheim gegeben hat. Ja, wird es jetzt so sein, dass Jan-Niklas Beste höchstwahrscheinlich ausgerechnet gegen Heidenheim den ersten Einsatz für Freiburg absolvieren wird, nachdem er ja im Winter noch angekommen ist im Breisgau. Hat noch nicht gespielt letzte Woche gegen Bochum, aber ist jetzt da, ist jetzt einsatzbereit. Eigentlich sollte Maximilian Philipp noch zu Union Berlin gehen. Da sollte noch ein zweiter Angreifer kommen bei den Eisernen. War wohl auch schon zum Medizincheck in Berlin, hat man aus dem Freiburger Verein gehört, aber Transfer am Ende geplatzt. Gab verschiedene Berichte. Bei dem einen hieß es, ja, man ist sich über Vertragsdetails nicht einig geworden. Bei dem anderen hieß es, Union hätte sich umentschieden. Sky hatte relativ schnell gemeldet, es wäre ein Problem mit dem Medizincheck gewesen. Was jetzt auch nicht unbedingt überraschend wäre bei Maximilian Philipp, der die halbe Hinrunde verletzt gefehlt hat mit Rückenproblemen und auch nicht so richtig im Spielrhythmus ist. Von daher, ja, bleibt auf jeden Fall. Ist für ihn ein bisschen bitter, auch für Florent Muslia, der ja ebenfalls keinen neuen Verein gefunden hat. Mit Beste wird es jetzt für beide richtig eng in der Offensive. Dadurch, dass dann nicht mal der jeweils andere gegangen ist, muss man sich selbst die paar übrigen Minuten dann noch zu zweit teilen, beziehungsweise darum kämpfen. Ja, wird eng jetzt. Es fehlen immer noch Trey und Ogbus. Ich gehe davon aus, Maxi Philipp ist nach dem Wechseltheater und man weiß halt nicht, wenn es ein Medizincheck war, ist da irgendwas Akutes nochmal, ist dann eine neue Verletzung rausgekommen, weiß man nicht. Könnte fraglich sein, zumindest fürs Wochenende. Muslia hat das letzte Wochenende auch verpasst, war noch angeschlagen. Auch deshalb natürlich möglich, dass deshalb kein Wechsel geklappt hat, weil er ja auch verletzt war. Rosenfelder hat in Bochum ebenfalls gefehlt mit seinen Muskelproblemen. Da gibt's noch kein Update, ob er zum Wochenende wieder ein Kandidat ist. Es war ein bisschen schmeichelhaft, der 1-0-Sieg. In Bochum hat die Ergebniskrise beendet. Spielerisch muss man aber sagen, war es gegen den VfL auch nicht ganz so gut. Der Sportclub und Julian Schuster müssen da so ein bisschen, ja, sich mal was einfallen lassen jetzt, um mit dem Ball strukturiert zu spielen, vielleicht mehr Torchancen zu kreieren oder die, die man hat, dann wenigstens auch zu verwerten. Also Lukas Höhler, da ist auch wieder zweimal vom Tor aufgetaucht, einmal einen richtig geilen Dropkick draufgeballert, nicht getroffen, den an die Latte geknallt, aber danach auch einmal frei durch gewesen und den dann vergeben. Also man muss einfach, ja, entweder effizienter werden oder sich halt noch mehr Chancen herausspielen, aber kaum Chancen herausspielen und die dann noch vergeben, das ist nicht so gut momentan. Da hat man gegen Bochum am Spielende, vor allem über Konter, halt noch echt gute Möglichkeiten gehabt, die aber alle wieder nicht getroffen. In der Hinrunde hat man 3 Buden gemacht in Heidenheim. Krifo doppelt und auch Doan hat geknipst. Von daher, es wird mal wieder ein bisschen Zeit jetzt für Freiburgs Offensive ins Rollen zu kommen. Vielleicht ja auch mit Jan-Niklas Beste. Spannender Fakt vielleicht. Ich habe ihn jetzt nicht in den Spielerempfehlungen drin, aber solltet ihr mal im Hinterkopf behalten. Erin Dingci hat bisher nur Bundesliga-Tore geschossen, wenn Jan-Niklas Beste beim gleichen Verein unter Vertrag stand. Als er bei Werder geknipst hat, war Beste zwar verliehen, aber gehörte offiziell Werder. Bei Heidenheim waren sie ja zusammen. Das heißt, alle Bundesliga-Tore von Dingci gefallen mit Beste im Kader. Vielleicht explodiert er dann ja. Jetzt hat er in der Hinrunde noch nicht getroffen. Und beim Ex-Club von Beste und Dingci fehlt höchstwahrscheinlich nur Dorsch mit seiner Innenbandverletzung. Der Rest sollte fit sein. Gibt zumindest aktuell keinen Stand, dass jemand ausfallen könnte. St. Pauli, Augsburg und selbst das kriselnde Dortmund, alle keine Punktepflaster gewesen für Heidenheim. Man schlittert so ein bisschen direkt in die nächste Krise. Es wirkte so, als hätte man die Hinrundenkrise gerade abgewendet und jetzt geht es in der Rückrunde direkt wieder rein, obwohl man ja zum Saisonbeginn gegen die Teams noch richtig gut dabei war. Ja, und jetzt Donnerstag kommt wieder die Mehrfachbelastung, Zwischenrunde der Conference League startet. Die Gegner werden auch eher stärker als schwächer. Ich würde sogar fast behaupten, in der aktuellen Form ist Freiburg das schwächste Team, auf das man trifft im Februar. Kopenhagen inbegriffen. Also da ist wirklich, wird jetzt immer schwerer, Woche für Woche. Also aus Heidenheimer Sicht wäre es schon nicht schlecht, hier mal den einen oder anderen Punkt mitzunehmen. Bei den Spielern schaue ich vor allem auf Nicolas Höfler, 1,81 Millionen. Der hat jetzt zuletzt zweimal Startelf gespielt, steht da gut da. Obwohl Osterhage zurück war, durfte Höfler wieder ran. Das ist halt die Frage, ob er jetzt auch wieder Startelf-Kandidat ist, oder er vielleicht raus muss. Kann auch sein, dass Eggestein natürlich für Osterhage raus muss oder dass Höfler bei Eggestein weiterspielen. Kilian Cedilla nach seinem Treffer für 2 Millionen natürlich auch spannend, hat jetzt Chancen nochmal zu starten. Ich erwarte Kübler tatsächlich zurück in der Startelf, trotz Tor von Cedilla, aber den Gamble kann man auf jeden Fall mitgehen. Auf Heidenheimer Seite Franz Kretzig, für mich super spannend, 5,5 Millionen, punktet stark, zweimal 5 Punkte geholt zuletzt, auf jeden Fall für mich ein Investment. Und Matthias Honsack hat ein Tor gemacht, 2,9 Millionen, ist jetzt aus seiner Verletzung zurück. Für mich auch eine sehr spannende Spekulation. Was das Spiel angeht, beide Teams überzeugen mich momentan nicht. Wahrscheinlich dürfte Freiburg halt trotzdem klar als Favorit ins Spiel gehen, aber ich habe es gerade gesagt, man macht momentan einfach die Tore nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn es am Ende ein Spiel ist, das so aussieht, als müsste Freiburg deutlich gewinnen, aber man schafft es trotzdem nicht, den zweiten Treffer zu machen und dann geht das Spiel 1-1 aus. Das wäre mein Tipp. Ich sehe es auf jeden Fall auch knapp bei beiden. Also richtig überzeugend, hast gesagt, sind die Freiburger nicht. Ich glaube aber, gegen Heidenheim reicht's doch zu einem knappen 2-1-Sieg. Ja, würde mich auch nicht überraschen. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn es plötzlich für eines der beiden Teams so ein absolutes Explosionsgame ist und geht Spiel 3-0 oder 0-3 aus. Also ist so ein bisschen, ja, alles kann passieren. Beide nicht in guter Form und dann ist halt die Frage, wer erwischt den schlechteren Tag und wer kann sich vielleicht aus seiner Form kämpfen? Ist ja auch immer so. Spiele bieten sich ja auch immer an, um so einen Gegenschlag gegen die aktuelle Form zu bringen. Wirklich ist es, auf jeden Fall. Ja, bei Heidenheim habe ich aber so ein gerade irgendwie kein gutes Gefühl. Ich habe anfangs der Rückrunde gedacht, oder anfangs des neuen Jahres, es könnte wieder bergauf gehen. Jetzt bin ich doch ein bisschen fraglich, ist das Ganze für mich. Ja, kommen wir von einem kriselnden Team von zwei kriselnden Teams zum nächsten kriselnden Team. Wir haben vorher schon viel über deine Borussia gesprochen, Tim. Spielt am Wochenende gegen den VfB Stuttgart. Das heißt, ein harter Gegner. Wobei der VfB im Pokal jetzt auch sich nur gerade so gegen Augsburg durchgekämpft hat. Dazu steht der VfB vor einem negativen Novum. Nach zwei Niederlagen in Folge müssen die Schwaben jetzt ausgerechnet zum eigentlich heimstarken BVB, muss man ja sagen. Drei Niederlagen am Stück sind unter Sebastian Hoeneß noch nie vorgekommen beim VfB Stuttgart. Also wenn man gegen Dortmund verliert in Dortmund, dann wäre das was Neues für den VfB. Bei BVB steht Niko Kovac an der Seitenlinie. Der hat aber keine so gute Bilanz gegen Hoeneß und die Stuttgarter tatsächlich. Zuletzt die beiden Duelle verloren. In Stuttgart hat er mit Wolfsburg 1-3 verloren. Zu Hause war es eine 2-3 Niederlage. Also ja, Kovac nicht unbedingt ein Hoeneß-Experte. Und wie es personell aussieht, darfst du uns jetzt wieder sagen, Tim. Ja, auf Dortmunder Seite fehlt nach wie vor Nico Schlotterbeck, noch ein Spiel gesperrt. Außerdem Nemetscher und Süle noch nicht wieder fit. Süle kann man noch zu sagen, der soll jetzt vor der Teil integriert werden, hat Kovac bei der Vorstellung angekündigt. Hat auch sehr lobende Worte für ihn gefunden, fand ich sehr, sehr außergewöhnlich, wie stark er ihn gelobt hat. Er hat ja unter ihm in München eine sehr wichtige Rolle gespielt und er hat sogar gesagt, Kovac meinte, wenn er fit bleibt, ist er für ihn einer für die WM 2026. Also mal schauen, ob er Süle wieder richtig aufbauen kann. Bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten haben wir uns ja schon ein bisschen drüber unterhalten. Vor einer Woche waren noch sehr viele Fragezeichen offen, als wir den Podcast aufgenommen haben. Dann wurde sehr viel Nägel mit Köpfen gemacht. Kovac, neuer Trainer, ob ich das gut finde oder nicht, weiß ich noch nicht so recht. Warten wir mal ab. Dann eben die Transfers von Svensson, von Chipwemeka und auch noch Diandra May, den man von Ajax geholt und direkt an Kopenhagen weiterverliehen hat. Das ist, finde ich, auch eine ganz interessante Personalie, der dann künftig Kobel-Nachfolger werden könnte, wenn der mal wechselt. Oder weiß nicht, wie man ihn einplant oder ob man dann noch jemanden neuen holt und den dann in den Zweikampf mit Ramay schickt. Aber es ist ganz klar ein Mislintat-Transfer, denke ich. Der hat den ja auch schon zu Ajax geholt. Spannender Torwart. Kann ich mir auch vorstellen, dass das in Zukunft was geben kann. Also personell hat man es ganz gut gemacht, bis auf den, haben wir ja schon gesagt, für mich noch fehlenden Offensivspieler, der nicht gekommen ist. Jetzt am Wochenende, wie Kovac aufstellt, vermag ich nicht vorherzusagen. Ich glaube nicht, dass er im Vergleich zur Vorwoche jetzt am ganz großen Rad drehen wird. Die Mannschaft hat sich jetzt in den drei Spielen unter Thulberg stabilisiert, hat 7 Punkte geholt und denke, es wird maximal vereinzelt Veränderungen geben. Ich denke, auch die Neuen werden erstmal von der Bank kommen, Svensson und Chopomeka. Obwohl derjenige, also der im Mittelfeld hat eher die bessere Chance, schnell reinzukommen. Ich denke, Svensson muss sich eher noch ein bisschen hinten anstellen. Das werden wir dann aber abwarten müssen, wie Kovac die Spieler dann eben einschätzt. Bei Stuttgart fehlt Alder Kiel mit einer Oberschenkelzerrung, auch nicht dabei weiterhin Sagadou, Raimund, Touré und Diehl. Fragliche Spieler gibt's auch. Zum einen Mio, das war ganz unglücklich. In der letzten Szene des Pokalspiels wurde er nochmal gefoult, wollte ihn der Gegenspieler daran hindern, nochmal in den Strafraum zu gehen und dann musste er beim Gang vom Platz gestützt werden. Das sah leider nicht so gut aus. Müssen wir davon ausgehen, dass es fürs Wochenende nicht reicht, aber eine Diagnose habe ich jetzt noch nicht gehört. Außerdem Woltemade und Wangemann, beide erkrankt, gefehlt im Pokal. Auch da bleibt es abzuwarten, wie schnell sie wieder gesund werden. Bei Stuttgart hat sich auf den letzten Drücker noch was verändert. Rouault ist weg zu Stade Rennes. Dafür zwei neue Innenverteidiger da. Zum einen Finn Jeltsch, U17 Welt- und Europameister aus Nürnberg und Luca Jacques, U21-Nationalspieler der Schweiz vom FC Luzern. Also zwei talentierte Jungs, die geholt wurden für die Innenverteidigung. Und man hat, glaube ich, dabei noch einen Gewinn gemacht. Roh hat man günstig gekauft und jetzt deutlich teurer verkauft. Das kann man auch mal mitnehmen. Für Stuttgart war es wichtig, dieses Pokalspiel zu gewinnen, nachdem es zuvor drei Pflichtspielniederlagen in Serie gegeben hat. Es war aber durchaus eine knappe Geschichte. Also gegen Ende hat man noch mal Glück gehabt, dass es nicht den Ausgleich gab. So richtig gefestigt scheint die Mannschaft jetzt gerade nicht zu sein. Zudem muss Hoeneß jetzt gerade ein bisschen Puzzlearbeit leisten aufgrund der Ausfälle und der Abgänge oder des Abgangs von Rouault. In der Abwehr ist jetzt die Frage, kann Wagnermann zurückkehren? Zuletzt hat Sergio rechts hinten gespielt. Zentrum bilden in Abwesenheit von Alder Kiel wohl erstmal wieder Chabot und Hendricks. Und die beiden jungen Neuzugänge dürften von der Bank kommen. Henry Chase habe ich jetzt nicht gelesen, der war gar nicht im Kader, im Pokal, weiß gar nicht, ob es bei ihm, habe ich jetzt keine Verletzung gesehen, war auf jeden Fall nicht dabei, scheint also nicht ganz so gefragt zu sein. In der Offensive gibt es wie immer ein paar Variationsmöglichkeiten im Vergleich zur Pokalstartelf. Könnte auch Leveling wieder beginnen und Woltemade, wenn er fit wird, natürlich auch. Demirovic wäre der erste Kandidat für die Bank. Kann aber auch sein, dass nochmal die gleiche Offensive beginnt wie unter der Woche. Was die Empfehlungen angeht, die Neuen zu Chukwuemeka sage ich gleich nochmal was gegen Ende des Podcasts. Bei Svensson 3,4 Millionen kostet er im Moment, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ihr da jetzt reingehen solltet. Benze Baini, muss man sagen, letzte Woche ein sehr starkes Spiel gemacht. Daher denke ich, dass er da vorher die Nase vorn haben wird. Süle finde ich aufgrund des auffälligen Lobs und weil er jetzt langsam wieder ins Training zurückkehrt, auch keine schlechte Idee, sich den mal zu sichern für 2,2. Denn gleich die Konkurrenz größer geworden ist. Kovac hat auch angedeutet, dass Emre Can sich sehr wohl fühlt auf der Innenverteidigerposition, dass er ihn da auch jetzt sieht und dass er auch für ihn klar der Kapitän bleibt. Also es sieht danach aus, als wird Can sich jetzt eben dauerhaft in der Innenverteidigung mit Anton Schlotterbeck und eben dann Süle um Plätze streiten. Daher ist die Konkurrenz da jetzt entsprechend groß. Was klar ist, ist, dass die Aktien der Talente so ein bisschen sinken. Ja, Wädchen kostet noch 500.000, wurde vorerst zu U23 geschickt. Im Mittelfeld ist die Konkurrenz jetzt größer geworden, weil Özcan wieder da ist, weil Chukwuemeka da ist. Dazu auch Lewis für 520, Kaba für 430. Wenn ihr die noch habt, könnt ihr jetzt eher verkaufen. Ich glaube, so bald werden die nicht mehr bei den Profis spielen. Auf Stuttgarter Seite Stergiou kostet 820.000, zuletzt 2 Startelf-Einsätze in Serie. Eben jemand, den man sich jetzt holen kann. Auch bei Ramon Hendricks 2,1 sind die Einsatzchancen durch den Abgang von Rouault auch in der Innenverteidigung wieder größer geworden. Die beiden neuen, Jacques und Jelch, beide bei 4,5 Millionen im Moment, wäre mir etwas zu teuer für diese doch noch sehr jungen, unerfahrenen Talente. Würde ich jetzt eher nicht reingehen. Ich habe auch überlegt, wie tippe ich das Spiel? Der BVB war etwas stabilisiert und ich würde jetzt davon ausgehen, im eigenen Stadion werden sie das fortführen, diese Entwicklung. Und es gibt zum Kovac-Einstand direkt einen 2-1-Sieg. Ja, ist ein motivierter Tipp auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob die Dortmunder das so umsetzen können. Ich glaube aber am Ende, sehe ich Stuttgart momentan ein bisschen stärker. Tipp auf 2-3, also einen knappen Auswärtssieg, aber ja, auch sehr, sehr eng. Also ich habe überlegt, ein 2-2 hinzuschreiben, war aber dann aber doch ein bisschen zu langweilig. Also ja. Ja, mich würde es ein bisschen wundern, so wie ich die Stuttgarter gerade sehe, wenn sie jetzt in Dortmund 3-2 gewinnen. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. So. Ja, kommen wir vom neuen Kovac-Team zum alten Kovac-Team. Der VfL Wolfsburg duelliert sich mit Bayern 04 Leverkusen. Ja, beim Werksclub-Duell ist ein kleines Torfestival zu erwarten tatsächlich. Die Wölfe sind mit 43 Saisontoren so gut wie noch nie zuvor nach 20 Spieltagen in die Saison gestartet. Die Leverkusen haben mit 49 Treffern zudem auch eine sehr hohe Offensivgefahr und sind defensiv anfällig. Also da könnte einiges passieren. Wolfsburg und Leverkusen sind auch so ein bisschen die Extreme der Champions-League-Qualifikationsplätze. Die Werkself steht auf Platz 2, hat schon 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz auf 5. Wolfsburg wiederum steht derzeit auf Platz 10, hat aber trotzdem nur 4 Punkte Rückstand auf Rang 4 und damit den ersten Champions-League-Rang nach oben. Also durchaus einiges möglich, zeigt so ein bisschen die Extreme, sehr viel Platz nach Leverkusen, beziehungsweise dann kommt in der Mitte nochmal Frankfurt und damit ein bisschen Platz dann die Verfolger dahinter und dann das Mittelfeld der Bundesliga ist momentan sehr hoch angesiedelt von Rang 4 bis Rang 11, glaube ich, oder Rang 12, alles sehr, sehr auf einem Niveau. Die Wolfsburger wollten eigentlich offensiv nochmal was machen, das hat aber nicht geklappt, gegangen ist dann auch niemand. Auch hier ein Union-Deal möglich gewesen, nachdem Philipp geplatzt ist, haben die sich versucht, nochmal um Kevin Behrens zu bemühen, da eine Rückholaktion zu forcieren, das hat aber auch nicht funktioniert. Von daher ist in Wolfsburg am Ende nichts mehr passiert. Was allerdings passiert ist, ist eine etwas schwerere Verletzung wohl bei Kamil Grabara, dem Torwart der Wölfe, hat sich gegen die Eintracht eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und laut den regionalen Medien, ich glaube die WAZ hat berichtet, das soll wohl ein bisschen schlimmer sein als zunächst erwartet, sind sogar einige Wochen, vielleicht sogar Monate Ausfall zu befürchten. Das wäre natürlich bitter. Der war in richtig guter Form, hat auch gegen die Eintracht unfassbar gut gehalten, bis er dann raus ist. Marius Müller dafür als Ersatzmann reingekommen. Ja, könnte jetzt noch länger fehlen. Maier Rogerio Bialek ist jetzt zurück im Lauftraining. Da könnte es zeitnah mal wieder zu Einsätzen reichen. Aber zeitnah ist nach irgendwie, ich glaube, anderthalb Jahren Ausfall oder so auch relativ. Also ich erwarte ihn im Februar auf jeden Fall nicht im Kader. Und auch Paredes fehlt noch dafür. Der Rest des Kaders soweit gesund und alle fit. Gegen Frankfurt war der VfL Wolfsburg eigentlich gut dabei. Absolut verdient die Führung erzielt, wenn auch ein bisschen kurios, dieses Tuta-Eigentor. Später hat man die Spielkontrolle dann ein bisschen verloren. Davor gegen Kiel lief es okay. Gegen die Bayern hatte man eigentlich wenig Chancen, hat sich dann am Ende nochmal reingekämpft. Die große Frage ist halt, wird das gegen Leverkusen und danach dann Stuttgart, also jetzt zwei richtig schwere Spiele, eher wieder sowas, wo man kämpferisch auftritt und gut mithält, wie gegen Frankfurt, oder ist es sowas, ja, wegen die Bayern, wo man sich ein bisschen ergeben hat und ja, das Unheil über sich hat ergehen lassen. Hasenhüttl muss da einfach so ein bisschen Mittelweg finden. Ein bisschen mutiger, aber trotzdem defensiv stärker. Ja, bin ich mal gespannt, wie das gegen Leverkusen wird, die offensiv einiges noch getan haben. Also die haben ja Buendia noch geholt. Dann ist Amin Adli jetzt wieder zurück, ist jetzt wieder ein Kaderkandidat im Pokal heute Abend schon. An der Stelle direkt der Hinweis, Bayer Leverkusen spielt heute Abend nochmal. Wir nehmen Mittwochmorgen auf, wie immer. Entsprechend, ja, habt das Spiel im Blick, habt Verletzungen da im Blick. Da können wir euch natürlich noch nicht drüber updaten. Aber Zitat Alonso, 20 bis 30 Minuten Spielzeit bei Amin Adli sind heute Abend möglich. Das heißt, fürs Wochenende höchstwahrscheinlich noch kein Startelf-Kandidat. Aber ja, könnte auf jeden Fall jetzt wieder zurückkommen, zeitnah. Das heißt, die haben offensiv zwei Waffen dazu bekommen. Buendia hat auch direkt gezeigt, dass er ein gutes Spiel leisten kann. Hat richtig gut abgeliefert im letzten Duell, auch wenn er dann wieder raus musste, nachdem Grimaldo sich gelb-rot eingesammelt hat. War ein klar taktischer Wechsel. Ja, dazu dann dafür gekommen, als Buendia wieder raus musste, ist Mario Hermoso, Innenverteidiger, / Linksverteidiger, wobei er eher ein Innenverteidiger tatsächlich ist. Man hat effektiv die langfristigen Ausfälle von Terrier mit Buendia und von Beloschian mit Hermoso abgefangen und ist jetzt in der Breite einfach sogar noch ein bisschen besser besetzt. Da bin ich mal gespannt. Ich habe gerade schon gesagt, Grimaldo hat sich eine Gelb-Rot-Sperre eingesammelt, der fehlt natürlich und die beiden, Terry Beloschian, fallen auch noch aus. Amin Adli eher kein Startelf-Kandidat. Teller musste im letzten Spiel mit einer Hüftverletzung raus, soll für den Pokal aber schon wieder ein Kandidat sein, in den Kader zu rücken, hat Alonso gesagt, ist nicht ganz sicher. Zum Wochenende ist er dann aber davon auszugehen, dass er zumindest auf der Bank sitzt. Man hatte dieses wechselhafte Spiel gegen Leipzig, ansonsten Alonso auch weiterhin richtig, richtig gut dabei. 2025, ich habe es vorher schon gesagt, man hat dieses eine Unentschieden gegen Leipzig geholt, sonst der klare Bayernjäger, 2 Punkte verloren, 6 Punkte sind aber immer noch absolut im Rahmen. Kleine Schwächephase der Bayern und dann hat man da ja die wieder eingeholt, vor allem wenn man halt weiter so Punkte wie bisher. Die letzten 10 Spiele hat man 9-mal den Dreier geholt. Das ist wirklich einfach überragend bei der Werkself momentan. Läuft absolut. Buendia hat gezeigt, dass er schon früh ein echter Leistungsträger werden kann. Hat er richtig gut abgeliefert, finde ich, in seinem Debüt. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass er ja vielleicht jetzt nicht im Pokal, aber dann am Wochenende sogar schon in der Startelf ran kann. Man vielleicht auch so kreativ ein bisschen von Wirtz die Last nehmen kann, der ja dann in letzter Zeit immer von der Bank dann im Notfall noch den Unterschied machen konnte. Vielleicht kann Buendia ihm da so ein bisschen was abnehmen und ihn auch noch mal ein bisschen mehr Pausen bringen, offensiv. Adli kommt zurück, also Xabi Alonso bald wieder die bewährte Kaderbreite zur Verfügung und dazu läuft es jetzt schon richtig gut. Von daher ist da ja nicht zu erwarten, dass es so sich zeitnah ändern wird wahrscheinlich. Bei den Spielerempfehlungen würde ich auf jeden Fall bei Wolfsburg auf die Rechtsverteidigerposition schauen. Ich erwarte Mats Röslev zeitnah in der Startelf statt Kilian Fischer. Könnt ihr mir vorstellen, gegen Leverkusen setzt man nochmal auf Fischer, weil der noch ein bisschen defensiver ist. Aber danach Röslev für mich ein Startelfkandidat, 4,54 Millionen. Ähnliches gilt für Ben Stardai, 1,94 Millionen, sollte auch bald wieder beginnen. Vielleicht noch nicht gegen Leverkusen, aber dann die Woche drauf spätestens. Bei der Werkself könnte ohne Grimaldo Nordi Mukiele wieder in die Startelf zurückkehren. Dann spielt man wahrscheinlich Viererkette mit Hinkapier links. Auch möglich, dass Hermoso reinkommt, müsste man ein Auge drauf behalten. Aleix Garcia, letztes Wochenende auch richtig, richtig gut gespielt, 7,85 Millionen. Ebenfalls ein Kandidat, wo man sagen kann, kann man noch reingehen. Ja, beim Spiel Ich bin gespannt. Ich habe ja gesagt, es ist ein Spiel mit Torgarantie. Das sind dann meistens die Spiele, wo am wenigsten Tore fallen. Deswegen habe ich mich nicht für einen Spektakeltipp an der Stelle entschieden. Glaube aber, die Werkself, also Bayer Leverkusen, wird das ja sehr souverän für sich entscheiden. Ich tippe auf ein 0-2. Ja, mein Gefühl ist auch, dass es Leverkusen wird. Ich glaube, es wird allerdings ein bisschen spektakulärer. Ich sag mal, ein 3-2-Sieg voraus. Ja, ich habe es gerade gesagt. Also eigentlich gibt es eine Torgarantie. Bin nur bei so Spielen immer vorsichtig. Ja, das stimmt. Ist ja oft, wenn man dann hört, hier sind Tore garantiert, dann wird es ein 0-0. Ne? Aber ja, genau. Ja, ich glaube schon, hier ist was zu erwarten. Ja, wo vielleicht nicht ganz so viele Tore zu erwarten sind, ist beim Duell Mainz gegen Augsburg. Die Mainzer gehen als klarer Favorit ins Rennen. 6 Heimspiele hat der FSV jetzt nicht mehr verloren, zuletzt 5-mal in Folge sogar gewonnen. Gegen Augsburg, 4 der letzten 5 Spiele ebenfalls gewonnen. Gegen keinen Verein hat Mainz seit Augsburgs Aufstieg 2011 so häufig zu Hause gewonnen wie gegen Augsburg. 9 der 13 Duelle sind an den FSV gegangen. Ganz wichtig könnte bei der Augsburger Offensive, die ja gar nicht so ungefährlich war zuletzt, vor allem der Ex-Mainzer Finn Dahmen sein. Der Keeper des FC Augsburg ist in Mainz aufgewachsen und hat auch da ja seine ersten Schritte im Profifußball gemacht. Also ich gehe davon aus, er startet wieder, aber jetzt im Pokal durfte ja sein Konkurrent ran. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, Tim, wie bei Mainz und bei Augsburg. Ja, schauen wir mal. Reden wir erstmal über Mainz. Da ist klar, dass Cassie mit einer Gelbsperre fehlt und Bell mit einer Muskelverletzung. Amiri musste im letzten Spiel zur Pause raus. Zum Glück war es nur eine Prellung. Er hat sein Trainingspensum inzwischen wieder aufgenommen und gesteigert. Er soll fit werden. Und dann haben wir noch Nelson Viper, der musste krankheitsbedingt unter der Woche kürzer treten. Auch da nicht ganz klar, wie fit der am Wochenende ist. Dass die Mainzer Vidovic verloren haben an die Bayern, haben wir schon gehört. Der hat keine große Rolle gespielt. Das gleiche gilt für Ayman Barkok, der an Schalke abgegeben wurde. Also leichte Verschlankung in der Offensive im Kader. Henriksen wird auch Veränderungen vornehmen müssen. Eben nachdem er seine Startelf zuletzt nicht verändert hatte, fallen jetzt Bell und Cassie weg für diese Partie. Der Ersatz für Cassie ist offensichtlich. Da darf sehr wahrscheinlich der Kapitän ran, Silvan Widmer. Und in der Innenverteidigung, da gibt's mehrere Möglichkeiten. Das sitzen mit Leitsch, Jens und Hansch Olsen ja noch 3 Innenverteidiger auf der Bank. Eingewechselt wurde beim letzten Mal Leitsch, als Bell raus musste. Muss jetzt nicht zwingend was heißen fürs nächste Spiel, aber eine Tendenz könnte das schon sein. Sollte Amiri wieder erwarten, nicht starten können, darf am ersten Hong ran. Da gehe ich aber, wie gesagt, davon aus, dass Amiri starten wird. Gute Nachrichten gibt's auch noch. Jonathan Burkhardt sollte bereit sein, wieder in die Startelf zu rücken. Und er würde dann den ohnehin etwas kränklichen Viper wieder verdrängen. Ich denke auch, dass trotz der Niederlage in Bremen Henriksen da Kurs halten wird und nicht allzu viel umwirft, sondern seine eingespielte Startelf im größten Teil dann auch beisammen lassen möchte. Auf Augsburger Seite fehlt Janulis mit einer Gelbsperre. Berisha hat eine Muskelverletzung. Kabadai und Oxford auch nicht dabei. Fraglich ist Meunier mit Adduktorenproblemen und Gumni ebenfalls Adduktoren. Die haben im Pokal gefehlt. Muss man auch fürs Wochenende abwarten. Und Wolf hat die Partie gegen Stuttgart mit Sprunggelenksproblemen beendet. Auch er ist deshalb etwas fraglich fürs Wochenende. Einen Last-Minute-Abgang hat es auch gegeben. Tim Breithaupt, der sich da nicht im Mittelfeld hatte durchsetzen können, bei Augsburg spielt für den Rest der Saison jetzt in Kaiserslautern auf Leihbasis. Ansonsten der Rest beisammen. Augsburg hat zuletzt bei St. Pauli kein außergewöhnlich schlechtes Spiel gemacht, immerhin einen Punkt geholt. Kein besonders gutes Spiel, wollte ich sagen. Auch nicht außergewöhnlich schlecht, aber eben ein Punkt ist es geworden. Es war jetzt im DFB-Pokal auch in Stuttgart trotz der 0-1-Niederlage keine schlechte Leistung. Man war dem Ausgleich nahe. Insgesamt ist Augsburg schon recht stabil, ne? Sammeln munter, wenn auch mal nur einen Punkt, aber sie sammeln ihre Punkte, um sicher die Klasse zu halten am Ende. Ich erwarte jetzt zum letzten Spieltag im Vergleich nicht viele Wechsel. Klar ist, im Tor hast du es schon angesprochen, im Pokal durfte Labrovic mal ran, aber das war jetzt eben nur mal eine Belohnung für ihn, weil er gut trainiert, auch nachdem er jetzt in der Bundesliga quasi degradiert wurde. Aber es kommt dann auch am Wochenende wieder Damen ins Tor. Für den gesperrten Janulis könnte Pedersen mal starten, denn die Außenverteidigerpositionen sind jetzt gerade nicht oder die Schienenspielerpositionen nicht so riesig stark besetzt. Sollte jetzt auch noch Wolf ausfallen, könnte vielleicht Kudusu nach überstandenen Oberschenkelproblemen direkt wieder von Beginn an gefragt sein. Das ist jetzt, sind so die Sachen, wo man ein bisschen überlegen muss, was auf Außen passiert. Ansonsten im Mittelfeld, Meier kam in der letzten Bundesliga-Partie zur Pause für Rex Bescheid, hat es auch ordentlich gemacht, ist nah dran an der Startelf. Im Pokal begann trotzdem wieder Rex Bescheid. Und ganz nah dran, wir haben schon über ihn gesprochen, ist auch Mert Kömür. Er hat als Joker immer für Wirbel gesorgt. In der Bundesliga eben auch Scorerpunkte gesammelt, getroffen, im Pokal nicht, aber er hat die besten Chancen gehabt nach seiner Einwechslung dann noch für die Augsburger. Daher hätte er sich langsam mal einen Startelfplatz verdient. Auch er könnte Rex Bescheid verdrängen. In der Abwehr hat Youngster Noah Kai Banks trotz des Eigentors zuletzt auch wieder gut gemacht. Im Pokal hat mal Kevin Schlotterbeck den Vorzug bekommen, aber es klang auch durch, dass das mehr so eine Sache für ein Spiel war. Also Banks sollte am Wochenende wieder in der Startelf stehen. Ähnlich ist es im Angriff. Tietz durfte im Pokal mal für Essen beginnen. Ich denke, in der Bundesliga gibt es wieder die Rolle rückwärts. Das sind so die Fragezeichen auf Augsburger Seite. Empfehlen würde ich euch jetzt definitiv Silvan Widmer für 1 Million. Günstiger, sicherer Starter für diese Partie. Leitsch hat mit 1,2 Millionen auch gute Chancen. Kann auch sein, dass es Jens wird. Der kostet ein bisschen mehr, 3,5. Ich glaube, Hansche Olsen ist am unwahrscheinlichsten mit 1,4. Daher, also bei Widmer und Leitsch würde ich aktuell am ehesten reingehen. Und auf Augsburger Seite, für 2 Millionen ist Kömür für mich jemand, den man jetzt kaufen sollte, um darauf zu setzen, dass der jetzt mal starten darf. Das muss mal belohnt werden, dass er sich jedes Mal so auffällig präsentiert in den letzten Spielen nach Einwechslung. Auch Banks für 1,5, inzwischen Stammspieler in der Abwehr. Meier könnte man vielleicht riskieren für 2,1. Aber Kömür wäre derjenige, den ich bevorzugen würde im Vergleich. Und Pedersen aufgrund der Ausfälle auf Außen mit 240.000 ein günstiger, wahrscheinlicher Starter für dieses Wochenende. Könnt ihr euch auch mal, könnt ihr nicht viel mit falsch machen, wenn ihr den einfach mal kauft. Ich habe auch überlegt, wie soll ich dieses Spiel tippen? Eigentlich ist Mainz schon ein bisschen stärker, würde ich sagen, aber Augsburg eben so stabil. Ich sage einfach mal, es gibt in diesem Fall keinen Sieger. Das Spiel endet 1-1. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Mainzer, auch wenn sie jetzt diesen Rückschlag hatten, eigentlich so viel besser sind, gerade wenn Burkhardt zurückkommt, dass da ja ein bisschen mehr Tore fallen. Ich tippe auf ein 3-1 für den FCA. Auch nicht unwahrscheinlich. Kommen wir zu einem Topspiel, das durchaus Topspielcharakter absolut verdient hat, wenn auch vielleicht ja positionell momentan nicht, aber von den Fans und dem Club-Standing auf jeden Fall. Borussia Mönchengladbach empfängt mein Eintracht Frankfurt am Samstagabend. Aber zuletzt lief es für beide ergebnistechnisch richtig, richtig gut. Der Borussia sind ja lange keine 2 Siege in Folge gelungen. Jetzt hat man es innerhalb von kürzester Zeit schon zum zweiten Mal geschafft, so eine kleine Miniserie aufzubauen. 3 Siege in Folge gab es zuletzt 2019-20 unter Marco Rose. Das ist auch schon lange her gewesen, aber mit einem Sieg im Topspiel könnte man da jetzt wieder anschließen an die Zeit von vor 5-6 Jahren. Aber auch die Frankfurter sind ergebnistechnisch richtig gut in Form. Kein einziges Bundesligaspiel 2025 wurde verloren. Damit reiht sich die Eintracht nicht nur in der Tabelle unter den Top 3 ein. Wir haben es eben schon gehabt. Leverkusen ein Unentschieden, Bayern alles gewonnen, aber die Frankfurter nicht alles gewonnen, aber zumindest nichts verloren. Das sind die einzigen 3 Teams, die 2025 noch keine Niederlage einstecken mussten in der Bundesliga. Die Gladbacher wollten sich eigentlich offensiv verstärken. Man hat es allerdings nicht geschafft, noch jemanden dazu zu bekommen. Jan-Niklas Beste war ja da einer der Kandidaten, die man gerne holen wollte. Hat nicht geklappt. Dazu gibt's die schlechte Nachricht zu Frank Honorar. Jetzt auch noch Rocco Reitz ausgefallen. Musste sich in der Zehenoperation unterziehen. Wird wochenlang ausfallen. Das heißt, jemand raus, der ja zuletzt immer mal wieder auch rechts gespielt hat. Fraglich dazu weiterhin Alassane Player, der zuletzt ausgefallen ist mit muskulären Problemen. Tim Kleindienst ebenfalls zum Wochenstart nicht trainiert mit muskulären Problemen. Gehe aber davon aus, das sollte zum Wochenende wieder funktionieren. Der macht ja immer mal wieder ein bisschen Pause und spielt dann doch. Von daher, da habe ich wenig Sorgen. Anstatt wie zu Saisonbeginn so ein bisschen wechselhaft zu agieren und so in jedem Spiel zu wackeln, viel Heim zu gewinnen, außer zu verlieren, es ist jetzt so ein bisschen so, dass die Gladbacher halt so ein bisschen phasenweise gut oder schlecht spielen. Immer so 2-3 Spiele in Folge. Die Gegner waren Bayern, Leverkusen, aber halt auch Wolfsburg. Also auch nicht so top unterwegs, die Wolfsburger. Aber Bayern und Leverkusen natürlich schwere Gegner gehabt. Bochum jetzt wieder gewonnen, Stuttgart auch besiegt, wobei, wir haben das Thema schon gehabt, Stuttgart ja auch so ein bisschen wechselhaft unterwegs momentan. Also Gladbach durchaus, ja, man hat eine Tendenz, sich jetzt so ein bisschen oben ranbeißen zu können und da könnte Frankfurt jetzt halt der Gradmesser sein. Wenn Gladbach wirklich gut drauf ist, dann ist Frankfurt momentan definitiv schlagbar und ein Sieg gegen Frankfurt wäre ein klares Ausrufezeichen im Kampf um Europa, sich da nochmal richtig anzumelden. Mit einer Niederlage würde man halt, ja, so ein bisschen wieder abrutschen, Tabellenmittelfeld, liegt man dann halt weiter nicht so super weit weg, also ähnlich wie wir es eben bei Wolfsburg, glaube ich, hatten. Ja, auch die Gladbacher nicht so super weit weg von Europa, aber man würde halt so ein bisschen den Anschluss verlieren wahrscheinlich. Ja, und dann wäre man eher wieder Kategorie Tabellenmittelfeld, was auch absolut okay ist für Gladbach momentan. Bei der Eintracht haben wir über Transfers schon gesprochen. Der Batsman ist zurück in der Bundesliga. Michy Batshuayi, gekommen, hat für Dortmund bald gespielt, das haben wir schon gesagt. Dazu wurde Leihspieler Arthur Tjaart fest verpflichtet, hat man gekauft von Stade Rennes, also das Rennes, das andere der beiden Stades aus Frankreich. Eric Junior, Gina Bimbe ist nicht mehr gewechselt, er soll den Medizincheck nicht bestanden haben. Ja, weiß man gar nicht so genau, was da jetzt war. Der hatte zuletzt eine Muskelquetschung und war damit nicht ganz fit. Aber ob es das war, weiß man jetzt auch nicht so ganz genau. Wird jedenfalls in Frankfurt bleiben. Also es gibt da auch keinen, höchstwahrscheinlich keinen Wechsel jetzt noch. Gibt ja so 2-3 Länder, wo das Transferfenster noch offen ist. Da ist aber nicht der Plan, dass man ihn abgibt, glaube ich. Dann noch die bittere Nachricht auch hier. Robin Koch, Schulterverletzung, ist bös auf den Arm geknallt nach einem Luftduell mit Jonas Wind. Bis zu 4 Wochen raus, hatte Sky berichtet an der Stelle. Von der Eintracht gab es keine genaue Diagnose, von daher weiß man nicht so genau, wie der Plan ist. Außerdem noch verletzt Igor Matanovic, das hatte ich vorher, als wir über Batshuayi gesprochen haben, schon mal angemerkt. Ich glaube, dass halt da der Neuner-Typ ganz wichtig wird, weil Eli Wahi, der hat ja zuletzt bei Marseille, das andere Olympique, auch als Solospitze gespielt und das lief nicht so gut. Deswegen, ja, ich gehe davon aus, dass man Batshuayi halt vor allem dafür geholt hat, um Ekitike so ein bisschen zu entlasten. Das hat bisher halt Marmoush gemacht, der auch Solospitze gespielt hat. Bei Wahi sehe ich das eher nicht. Entsprechend ist man da wahrscheinlich einfach den Weg gegangen, sich noch einen richtigen Neuner zu holen. Der aber, ich gehe nicht davon aus, dass Batshuayi und Ekitike viel zusammenspielen werden. Ekitike kann zwar auch so ein bisschen zweite Spitze, hängende Spitze, halber Flügel spielen, aber in der Regel dürfte der als Neuner eingeplant sein und der Batsman ist dann eher da der Backup und dann zentral haben wir dann mit Usun, mit Wahi und so weiter noch einige andere Kandidaten für die zweite Spitze. Fraglich, auch eben genannter Wahi, der noch Oberschenkelprobleme hat, ist ein bisschen bitter, dass man den geholt hat und er fällt direkt jetzt erstmal aus, kann sich gar nicht im Training beweisen, das ist ein bisschen eklig. Gina Bimbe mit seiner Muskelquetschung auch noch fraglich, ob er jetzt dann wieder fit für die Eintracht ist, wenn er den Medizincheck in Frankreich verpasst hat, weiß man nicht so genau. Und bei Aurel Amenda, da ist ein bisschen bitter, gerade jetzt mit der Koch-Verletzung, wäre das eigentlich eine Position, wo man sagen müsste, okay, vielleicht der ZIV eine Position, wo er sich reinkämpfen könnte. Da gab es jetzt aber die Aussage von Topmöller, dass Amenda so in 1-2 Wochen wieder für Teileinsätze ein Kandidat sein soll. Das heißt, der scheint aktuell noch, ja, nicht in der Nähe, also nicht mal ansatzweise in der Nähe der Startelf zu sein, von daher auch eher kein Kandidat fürs Wochenende. Die Eintracht musste in der Bundesliga noch keine Niederlage hinnehmen, das habe ich gesagt, aber zur Wahrheit gehört, dass man ohne Marmoush gerade an Offensivkreativität einiges verloren hat. Die Defensive bleibt wackelig, dazu jetzt der Ausfall von Koch macht es noch schlimmer. Tuta hat wirklich nicht gut ausgesehen als ZIV. Zuletzt nur 2 Remis. Ja, auch da kann man wieder sagen, Wolfsburg eigentlich gar nicht so schlecht in Form momentan, aber halt auch Hoffenheim. Hat man nicht ganz so gut ausgesehen, vor allem offensiv einfach wenig Wucht entwickelt. Gegen Wolfsburg wurde es besser, als Can Usun aufs Feld kam in der 10er-Position. Ja, entsprechend ist es halt so ein bisschen gerade die Situation, dass man nicht so ganz weiß, wie geht's weiter, wo möchte Topmöller vielleicht auch hin. Ich finde es ganz spannend, dass Knauf zuletzt hängende Spitze gespielt hat, der vom Spielertyp Wahi vielleicht gar nicht so unähnlich ist, auch wenn er eigentlich eher Flügelstürmer ist. Aber ist sehr schnell, geradlinig, konterstark. Könnt ihr mir vorstellen, dass Topmöller da vielleicht versucht, die Spielweise schon so ein bisschen auf den Wahi abzustimmen. und den in die Startelf zu bringen. Aktuell ist es aber halt so, dass es nicht funktioniert hat und dass man da durchaus Kreativität hat vermissen lassen. Deswegen würde ich erwarten, dass am Wochenende wahrscheinlich Can Uzun in die Startelf rückt, der es richtig gut gemacht hat, der auch das Tor erzielt hat. Von daher, ja, für mich eher da der Top-Kandidat, auch wenn er ein bisschen tiefer gespielt hat am Wochenende, eher im Zentralmittelfeld, auch für mich ja hängende Spitze zu starten. Und man muss jetzt halt so langsam mal so eine spielerische Kehrtwende hinkriegen, wenn man die Champions-League-Plätze oben verteidigen will. Die Konkurrenz an der Spitze hat die letzten zwei Wochen immer gepatzt. Das kann man sehr glücklich drüber sein, weil man halt selbst auch immer die Punkte halt liegen lassen. Hätte sich aber eigentlich super gut absetzen können, wenn man Punkte gemacht hat. Wenn die Konkurrenz jetzt wieder anfängt zu punkten, dann muss man halt auch selbst mal ja so langsam so ein bisschen was hinlegen. Bei den Spielerempfehlungen schauen wir zuerst mal nach Gladbach. Nathan Gumou, der klare Profiteur davon, dass rechts außen gerade alle verletzt ausfallen. Absoluter Pflichtkauf, 2,88 Millionen, hat gespielt, hat ein Tor geschossen. Ja, wir wussten eigentlich alle, das ist eher jemand, der rechts außen starten müsste. Das ist so seine Position. Zwar jetzt nicht unbekannt, jetzt ist die Konkurrenz mal verletzt und er scheint das bisher zu nutzen. Ja, sollten Comunio-Manager auch im Auge behalten. Dasselbe gilt für Philipp Sander in der Zentrale. Reiz fällt aus, haben wir gerade schon gesagt. 2,45 Millionen dürfte da jetzt erstmal gesetzt sein. Bei der Eintracht, es war ein schreckliches Wolfsburg-Spiel von Tuta, aber für 3,88 Millionen, ich habe es gerade schon gesagt, Amanda fehlt auch. Eigentlich sollte er wahrscheinlich gesetzt sein, wäre mein Tipp. Vielleicht in einer anderen Anordnung, vielleicht spielt man Theater zentral und verschiebt ein bisschen anders oder so. Aber ich gehe schon davon aus, dass Tuta da auf jeden Fall ja in die Anfangself rücken wird. Möglich wäre, dass Collins und Christensen oder dass Christensen als ZTV auch spielt, hat er ein Testspiel auch gemacht, der eigentlich Rechtsverteidiger und vielleicht ein Knauf auf dem Flügel spielt. Auf der rechten Seite, Uzun dann zentral, ist eine Möglichkeit, die man nicht ausschließen kann. Aber ich gehe davon aus, Tuta startet. Uzun 6,59 Millionen, für mich auch jemand, habe ich mir jetzt auch ganz frisch über Nacht geholt. Auf jeden Fall jemand, den ich gerne haben will, dürfte vorerst Startelf-Spieler sein. Und Jean-Matteo Bahoya, 1,67 Millionen, scheint ebenfalls nahe dran zu sein. Hat die Vorlage zum Uzun-Tor gegeben, hat auch ein richtig ordentliches Spiel gemacht nach Einwechslung. Kann man mal mitnehmen, ja, für 1,67 Millionen mit dem Potenzial, sich bald in der Startelf wiederzufinden. Beim Ergebnis, ich bin unentschlossen, weil, ja, die Gladbacher sind ja eigentlich zu Hause relativ gut, wobei sie auch in der Hinserie eher die einfachen Gegner zu Hause hatten. Jetzt kommen halt die schweren Gegner zu Hause. Ja, ich hoffe einfach, dass meine Eintracht den Umschwung jetzt hinkriegt, dass Uzun die Offensive beleben wird und tipp auf einen 2-0 Auswärtssieg für die SGE. Unentschlossen bin ich auch und deswegen bin ich dann auch bei einem Unentschieden gelandet, ne? Was man dann so macht. 2-2 habe ich immer hingeschrieben. Wie, wenn man unentschlossen ist, wer gewinnt, dann tippt man auf Unentschieden. Das ist. Genau. Nee, also verstehe ich total, aber mein Fanherz lässt das nicht zu. Verständlicherweise. Ja, verständlich wird vielleicht auch, wenn man am Sonntag beim ersten Spiel sich unsicher ist, wie das ausgeht. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit kommt es nämlich zu einem richtigen Kellerduell. Der Letztplatzierte trifft auf den Vorletztplatzierten. Der 17. Holstein Kiel empfängt den 18. VfL Bochum. Ja, das Keller-Trio, also Bochum, Kiel und Heidenheim noch dazu, ist das schlechteste der Bundesliga-Historie tatsächlich. Zusammen nur 36 Zähler geholt, wobei natürlich da diese zwei Punkte von Bochum, die man vielleicht am grünen Tisch gegen Union noch kriegt, noch nicht eingerechnet sind. Aber sagen wir sportlich, 36 Punkte geholt, 42 Spiele haben diese drei Teams gemeinsam schon verloren. Beides jeweils Bundesliga-Bestwert, seit die Drei-Punkte-Regel gilt. Also das ist schon richtig bitter. Jetzt kommen aber mindestens zwei Punkte dazu. Entweder per Unentschieden, jeder kriegt einen, oder eines der beiden Teams sichert sich drei Punkte. Bei den Kielern fallen Erras, Johansson, Bernhardsson und Kleine Beke weiterhin aus. Der Ersatzkeeper Thomas Dehne hat den Wochenauftakt krank verpasst. Auch Magnus Knudsen mit Grippe zum Testtrainingsstart raus gewesen. Von daher beide fraglich, ob sie am Wochenende Kaderkandidaten sind. Die Kieler Aufholjagden gehen weiter, auch gegen den FC Bayern München. Also selbst bei den Bayern hat man am Ende nochmal richtig viele Tore gemacht. Drei Buden denen eingeschenkt zum Schluss. Man hat aber vorher vier kassiert, deshalb springen keine Punkte dabei raus. Das ist so ein bisschen das Leitbild der Kieler Saison momentan. Man kommt immer hinten raus gut ins Spiel, aber viel zu spät, hat davor schon viele Tore kassiert. Ja, in der Hinrunde hat man sich gegen Bochum ebenfalls mit einem Last-Minute-Tor immerhin einen Punkt gerettet. Jetzt bräuchten die Störche echt mal dringend drei Punkte. Bochum ist heimstark, aber auswärts schwach. Das heißt, da muss man jetzt zuschlagen, muss die drei Punkte am besten in Kiel behalten. um sich zum einen natürlich von Bochum ein bisschen abzusetzen, was aber ja nicht so wichtig ist. Man muss vor allem nach oben langsamer Punkte gut machen. Ja, wenn man da noch richtig in den Abstiegskampf reinkommen will, mit einem Sieg könnte man auf den Relegationsplatz steigen, könnte Heidenheim überholen und ja, einen Sieg mit 3 Punkten entfernt von der TSG Hoffenheim sein, was da so durchaus möglich ist, auch wenn das die Tordifferenz noch deutlich niedriger ist, aber ist dann zumindest irgendwie so annähernd in Schlagdistanz, wenn man jetzt dieses Kellerduell gegen Bochum gewinnt. Dasselbe gilt natürlich aber auch für den VfL Bochum, ne? Also die haben 10 Punkte, wenn man diese 2 Punkte dazu rechnet, stehen die auch bei 12. Das heißt, auch die könnten in dieser hypothetischen, wie auch immer jetzt dieses Union-Ergebnis gewertet wird, Tabelle eventuell an Heidenheim vorbeiziehen und den Anschluss schaffen. Von daher, auch die Bochumer müssen natürlich gewinnen. Und dafür haben sie sich jetzt noch 2-mal namhaft verstärkt. Flügelstürmer Georgios Mansouras kommt von Olympiakos Piräus. Richtig guter Mann, gefällt mir gut. Bin gespannt, wie er sich da einfinden kann beim VfL, die ja nur so manchmal mit Flügelstürmern spielen. Also wirkt so ein bisschen so, als würde man sich vielleicht, man hat Daschner abgegeben, zentral eher ein Zehner, hängende Spitze, hat mit Mansouras einen klaren Flügelspieler geholt. Vielleicht möchte man jetzt auch wieder dahin 3-4-3 oder sogar 4-2-3-1 oder sowas zu spielen, ein bisschen flügellastiger zu agieren. Müssen wir mal schauen. Zuletzt gab es, glaube ich, ein 3-4-3 mit Holtmann links und Broschinski rechts. Könnt mir vorstellen, vielleicht geplant, Holtmann links, Mansouras rechts zu spielen, um echte Flügelspieler dann noch zu haben vor der Dreier-Fünfer-Kette. Von daher, ja, sich da ordentlich verstärkt. Dazu hat man ja Tom Kraus noch geholt gehabt, richtig viel Potenzial da mitgebracht. Beide sind zur Leihe da, neben Daschner ist auch noch Losli zur Leihe weggegangen. Samuel Bamba, der ja auch ein Flügelspieler ist, sollte eigentlich gehen, aber Standard Lüttich hat seinen eigenen Flügelspieler nicht verkaufen können. Deshalb hat man den Transfer von Bamba da abgesagt, hat man ihn personell nicht mehr gebraucht. Ja, Ibrahima Sissoko fällt mit einer Gelbsperre aus. Was bedeutet, höchstwahrscheinlich wird Tom Kraus hier direkt beginnen dann im Kellerduell. Fraglich ist Miyoshi mit Sprunggelenksproblemen und Felix Paslak, der das letzte Spiel krank verpasst hat. Bei dem sollte es aber wahrscheinlich wieder reichen für dieses Spiel. Ja, ich habe es eben schon gesagt, auch hier werden natürlich Punkte gebraucht. In Gladbach war man wirklich katastrophal unterwegs. Zu Hause gegen Freiburg war es besser. Man hat aber jetzt auch nicht irgendwie Freiburg die Torchancen aufgenommen. Man hat häufig draufgeschossen, aber halt viel so Kleinstchancen, ne? Viel Flanken mit Kopfbällen aus schlechten Positionen, Fernschüsse und so. Also es war jetzt nicht so, dass man wirklich richtig nah am Tor war, auch wenn man den einen da in die Latte geknallt hat oder in Pfosten, glaube ich. Also die Abschlüsse waren nicht schlecht, aber die Chancen waren es halt eigentlich nicht. In Kiel müsste man jetzt halt mal wirklich trotzdem das Heimgesicht auspacken und da mal richtig nachlegen. Einen einzigen Punkt haben die Bochumer erst in der Fremde geholt. Das ist dieses Unentschieden bei Union Berlin gewesen. Ja, vielleicht wären es am grünen Tisch jetzt noch 3, aber sportlich ist es halt trotzdem nur einer. Also die Leistungen auswärts sind einfach wirklich, wirklich schlecht. Hier muss Bochum jetzt echt mal was machen. Gerade halt im direkten Duell wäre es da richtig wichtig, dass man Punkte mitnimmt. Bei den Spielern schaue ich bei Kiel vor allem auf John Tolkien, den Linksverteidiger, der gegen die Bayern debütieren dürfte. Gehe davon aus, der dürfte jetzt auch wieder in der Anfangself anfangen. Jawocek hat ja als Linksaußen gespielt, hat das nicht ganz so gut gemacht. Relativ früh auch ausgewechselt worden. 1,22 Millionen bei Tolkien. Für mich auf jeden Fall was, wo ich mitgehe. Gerade gegen Bochum würde ich da auf jeden Fall mal reingehen. Wurden bei dem jetzt eigentlich schon Wortspiele mal angedacht zumindest? Wir hatten in der ersten Folge, seit er da war, ein Ork-Wortspiel. Ah, ja, immerhin, okay, ja. Ich meine, gibt ja viele Möglichkeiten. Wenn er jetzt richtig gut wird und dann mal ausfällt, dann kann man auf jeden Fall danach von der Rückkehr des Königs sprechen zum Beispiel. Sowas in der Art könnte man mal ausprobieren. Oder vielleicht wird er auch nur der kleine Hobbit, wer weiß. Oh, ich lieb's. Warte. So, den Tusch haben wir doch direkt bereit, natürlich. Habe ich schon lange nicht mehr rausgepackt. Schönes Ding. Ja, Steven Skripski nach Doppelpack, natürlich auch Startelf-Kandidat, 2,82 Millionen, da auf jeden Fall reingehen. Das Knutzen ausfällt, macht die Chance, dass Gigovic wieder beginnt, richtig gut. 1,88 Millionen gehe ich ebenfalls davon aus, dass er in der Startelf spielt. Gute Preis-Leistungen auf Bochumer Seite. Bernardo wieder besser am Punkten für 3,6 Millionen, auch ein Kandidat, wo ich auf jeden Fall reingehe. Gerrit Holtmann, ich habe es gerade schon gesagt, links außen Startelf gewesen, ein ordentliches Spiel gemacht, 1,85 Millionen, eine heiße Aktie. Hat da die Freiburger Defensive mehrmals dumm aussehen lassen. Und Tom Kraus für 2,31 Millionen ist auch jemand, wo ich sage, der könnte die Gelbsperre von Sissoko jetzt sogar nutzen, um sich festzuspielen. hat das Potenzial auf jeden Fall, da Stammspieler zu sein. Von daher, ja, gehe ich davon aus, dass er auch beginnt. Ich glaube, beide Teams müssen hier echt mit offenem Visier spielen. Beide brauchen Tore, beide müssen wirklich diese 3 Punkte holen. Da wird viel Action sein, da wird viel abgehen. Ich tippe auf einen 4-3 Heimsieg für die Störche. Da sind wir ja jetzt ganz unterschiedlich unterwegs. Also ich glaube auch an die Kieler Störche, aber ich sage, es fällt nur ein einziges Tor. 1-0. Ja, aber zumindest in der Tendenz sind wir gleich. Und der Abstand auch. Also eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Das stimmt. Nur knapp 6 Tore und dann voneinander weg. Ja, also ich nehme auch lieber deins. Also klar, wär immer schöner. Ja, richtig schön mit Volldampf. 7 Tore, das ist ein ordentliches Sonntagsspiel. Und das letzte Spiel am Sonntag ist ebenfalls so ein bisschen Abstiegskampf, wobei sich der FC St. Pauli ja relativ ordentlich rausgekämpft hat bisher, hat aktuell 7 Punkte Abstand und viele Tore zum Relegationsplatz, tritt an bei Rasenballsport Leipzig in Sachsen. Die sind nach einem starken Dezember im Januar plötzlich wieder in der schlechten Novemberform. Die letzten 4 Spiele alle nicht gewonnen. 5. Spiel ohne Sieg wäre ein negativer Clubrekord tatsächlich in der Bundesliga. Die Kiezkicker sind dafür in perfekter Form. In den 3 Spielen der Rückrunde haben sie starke 7 Punkte geholt, also 2 Siege in Unentschieden. Nur die Bayern sind mit 9 von 9 möglichen Zählern noch besser in die Rückrunde gekommen als St. Pauli. Und ja, wer da die bessere Chancen in dem direkten Spiel hat, darfst du uns sagen, Tim. Ja, auf Leipziger Seite, die natürlich klarer Favorit in diesem Spiel sind, fehlen Henrichs, Ouedraogo und Schlager. Da gab es jetzt schlechte Nachrichten. Lange hat man ja immer so ein bisschen rumgeeiert und gesagt, ja, das dauert nicht mehr lang beim Schlager. Jetzt ist doch Eingriff am Knie, 6 Wochen Pause. Also da war dann doch absehbar irgendwie, dass es dann doch nicht so schnell gehen würde. Jetzt fehlt er den Leipziger eine ganze Weile. Fraglich ist sonst keiner. Klar ist, ein bisschen was hat sich auch noch am Kader getan. Wir haben schon drüber gesprochen. Silva jetzt in Bremen. Auch das Talent Nuha Jatta ist noch ausgeliehen worden nach Turin. Dafür gab es 2 neue am Deadline-Day. Kosta Nedeljkovic von Aston Villa und ein recht talentierter Offensivmann, Tidiam Gomez von SM Caen. Wieder ein französischer Ort, worüber wir reden können. Gomez soll wohl ein bisschen Vorgriff sein, der sich mal eingewöhnen soll erstmal eine Weile. Also da soll man jetzt nicht erwarten, dass der sofort durchstartet. Also vielleicht überrascht er auch. Nedeljkovic vielleicht schon eher jemand, der sich schneller da in die Startformation spielen kann, muss man aber abwarten. Sportlich ist die Lage natürlich ein bisschen enttäuschend in Leipzig. 3 Bundesligaspiele in Folge unentschieden. Dazu die 0-1-Niederlage in Graz zum Abschluss der Champions League. Die hatte zwar sportlich keine Bedeutung mehr, man hat ja auch rotiert, aber man muss eigentlich ja schon den Anspruch haben, das Spiel zu gewinnen aus Leipziger Sicht. Man wollte auch ein positives Gefühl, das man nicht bekommen hat in Berlin bei Union beim 0-0, auch ein ziemlich uninspirierter Auftritt. Daher sind jetzt durchaus ein paar Wechsel möglich. Ich könnte mir vorstellen, falls Dukeba bereit ist für die Startelf, dann könnte er Bichiabu auf die Bank verdrängen. Im zentralen Mittelfeld spricht für mich einiges dafür, dass das Duo Kampel und Vermeeren wieder reinkommt. Die hat Rose letztens auch mal gelobt, dass die ganz gut zusammen funktionieren. Ich denke, dass sie Seiwald und Baumgartner auf die Bank verdrängen. Außerdem schätze ich, dass Nusa wieder starten sollte für Ridle Baku. Es ist auch möglich. Zuletzt wurde öfter mit dieser Dreierkettenformation gespielt. Vielleicht gibt es auch irgendwann jetzt mal wieder die Umstellung auf die Viererkette, die Rose auch lange hat spielen lassen in Leipzig. Mal sehen, wie er es angehen möchte, um jetzt die Wende zu schaffen. Ein gewisser Druck ist ja auch bei ihm drauf. Also ist ein bisschen in Frage gestellt schon längst, Rose. Es gab ja am Ende der Hinrunde fast schon die Gefahr, dass er rausfliegt. Dann gab es aber eine Besserung. Und jetzt, ich denke, wenn da jetzt nicht nachhaltig Erfolg reinkommt, dann könnte es für ihn im Sommer zu Ende gehen. Man muss ja eigentlich auch, Leipzig hat den Druck, in die Champions League kommen zu müssen. Sie stehen im Moment auf dem 4. Platz und haben da einige Vereine, die ihnen im Nacken sitzen. Daher keine einfache Situation. Mal schauen. Wenn es nach mir geht, dürfen sie gerne ein bisschen weiter straucheln, damit der BVB da nochmal rankommt. St. Pauli, da fehlt Saliakas, hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Erstmal raus und ganz frisch auch die Diagnose Gilavogie, Haarriss am Kahnbein, mehrere Wochen Pause. Also 2 zuletzt wichtige Spieler, die jetzt nicht mehr dabei sein können vorerst. Weiterhin nicht am Start Burchard, Zoller, Metz und Wagner. Dafür ist Ritzka schneller als erwartet wieder im Teamtraining. Wenn alles gut geht, ist er schon ein Startelf-Kandidat am Wochenende. Auch Metcalf trainiert wieder mit. Da ist noch ein bisschen unklarer, ob es für den Kader reicht. Generell hat St. Pauli einen breiteren Kader als in der Hinrunde. Ne? Nach Weishaupt und Zenz, dem Angreifer und dem Mittelfeldspieler, kam dann auch noch Siebe van der Heijden, Innenverteidiger per Laie dazu, hat auch sein Debüt schon gegeben. Die Konkurrenz scheint auch gut zu tun. Die Kiezkicker deutlich stabiler und erfolgreicher als im ersten Halbjahr, haben sich schon einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsränge erspielt. Die Leistung im letzten Spiel war auch gut, deshalb rechne ich nur mit den erzwungenen Wechseln. Also Saliakas muss ersetzt werden, Treu könnte nach rechts wechseln und dafür Ritzka ins Team kommen. Alternativ, falls es bei Ritzka noch nicht für Beginn nicht reicht, um zu beginnen, ist auch van der Heijden eine Option auf links, eigentlich Innenverteidiger, aber gegen Augsburg hat er auch notgedrungen schon auf links gespielt. Im Angriff sind Afolayan und Saad die Ersatzkandidaten für Gilavogi. Ich glaube, Saad hat die Nase vorn, denn Blessin hatte Afolayan zuletzt ein bisschen kritisiert, auch öffentlich für seine Disziplinlosigkeit. Er macht nicht genug mit nach hinten, nicht stark genug, da geht nicht genug in die Zweikämpfe. Dementsprechend rechne ich damit, dass er auf der Bank bleibt. Was Empfehlungen angeht, bei Leipzig finde ich es ein bisschen schwer. Durch die schwachen Leistungen ist vieles unklar, wie jetzt aufgestellt wird. Generell würde ich aber sagen, Lukeba für 4,8 würde ich mir holen. In absehbarer Zeit ist er wieder Stammkraft und dann auch eben gesetzt. Die beiden Neuen, Nedeljkovic und Gomis, Nedeljkovic 4,5, Gomis 3,5, werden mir beide zu diesem Preis noch zu teuer, um da jetzt einzusteigen. Bei St. Pauli, Metcalf 340.000, Ritzka 600.000, beide vor der Rückkehr. Da wird der Preis bald steigen. Ritzka könnte ja auch starten, da würde ich reingehen. Und Sands hat sich im Zentrum behauptet für 2,6 recht günstig. Saad, der jetzt Startelf-Chancen hat im Angriff, punktet eigentlich auch ziemlich gut. Wenn er jetzt spielt für 5,4, auch jemand, wo ich sagen würde, könnte man machen, auch gegen Leipzig, weil eben die ja zuletzt nicht so klar ja ihrer Favoritenrolle gerecht geworden sind. Daher ist auch mein Gefühl, es wird in diesem Spiel angesichts der jüngsten Tendenz beider Teams ein Unentschieden geben. Schon wieder. Ich habe mich heute viele Unentschieden, kommt mir so vor. Aber ich sage, es geht 2-2 aus. Ja, ich habe, nachdem ich ebenso super actionreich getippt habe mit 7 Toren, dachte ich, mache jetzt mal das genaue Gegenteil. Diesmal bist du bei 4 Treffern. Ich tippe auch auf ein Unentschieden, also wir sind wieder bei der gleichen Tendenz. Tippe aber auf kein einziges Tor. Ich glaube, es wird ein richtig langweiliges 0-0, weil es ist auch ein Sonntagabendspiel. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich muss da arbeiten. Und die Sonntagabendspiele, an denen ich arbeite, sind meistens so richtig träge Kost, wo man gar keine Lust drauf hat, macht keinen Spaß. Vom Gefühl her sind diese Spiele immer schrecklich, ja. Ja, also ich glaube, das wird kein schönes Spiel, viel Kampf und ein 0-0. Und damit sind wir durch mit unserer Vorschau aufs Wochenende, haben aber für euch jetzt natürlich noch super heiß quasi die besten Transfers des Winters. Wenn ich gerade drauf schaue, ich glaube, du hast eher so ein bisschen die Transfers aus sportlicher Sicht bewertet. Ich habe es ein bisschen mehr aus Communio-Sicht gemacht, glaube ich. Aber das war kein Problem. Dann haben wir auch zwei Perspektiven auf die Sache. Haben unsere Top 3 der Wintertransfers und du darfst direkt mal anfangen. Wen hast du mit Bronze behängt? Ja, dementsprechend, genau. Aus Communio-Sicht ist er vielleicht schon recht teuer, um damit einzusteigen. Aber sportlich, wir wissen alle, was er zu leisten imstande ist. Jan-Niklas Beste war eine Granate bei Heidenheim. Könnte es auch in Freiburg wieder werden. Klar, die Konkurrenz ist auf Linksaußen natürlich mit Grifo da schon deutlich stärker, als es das bei seinem Ex-Club war. Aber ich glaube, er kann eben die Freiburger auch noch besser machen. Also 12,1 ist teuer, ganz klar, aber ich finde, Jan-Niklas Beste ist ein toller Spieler, den würde ich mir holen. Ja, dazu kann er auch als Linksverteidiger agieren, also ist da durchaus ein bisschen Konkurrenz für Günther auch, kann auch mit Grifo zusammenspielen, also ja, finde ich auch sehr, sehr spannend, habe ich jetzt nicht reingenommen, weil er halt dadurch, dass er nur diese Mischrolle mit Günther und Grifo hat, weiß man nie so richtig, wann er spielt, wann er startet. Er wird wahrscheinlich jedes Spiel zum Einsatz kommen, dann müssen wir aber mal abwarten, wie er vielleicht punktet, wenn er nur von der Bank kommt. Deshalb habe ich ihn bei mir jetzt noch nicht drin, sehe ihn aber natürlich auch auf jeden Fall als eine ordentliche Verstärkung für die Freiburger. Auf meiner 3 habe ich mich sowohl aus Communio-Sicht als auch aus der realistischen Perspektive für Emiliano Buendia entschieden. Auch schon teuer, 9,28 Millionen, hat 3 Punkte geholt bei seinem Debüt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, er hat direkt gezeigt, wie gut er sein kann, richtig ordentlich gespielt, direkt Anspruch angemeldet. Dazu hat Alonso auch so ein bisschen was wieder gut zu machen, weil er ihn halt direkt rausgenommen hat, wieder da aus taktischen Gründen nach der roten Karte. Ich bin mir sicher, dass er zeitnah eine Startelf-Chance kriegen wird, vielleicht schon jetzt am Wochenende. Dann ist halt die Frage, in welche Startelf rückt der? Alonso rotiert ja gerne, ist Buendia eher jemand für die Champions League oder ist Buendia eher jemand für die Bundesliga? Das müssen wir abwarten, aber ich glaube tatsächlich, der könnte auf jeden Fall ein Kandidat sein. Meine Hoffnung ist, dass die tempostärkeren Adli und Teller eher die sind, die in der Champions League gegen die stärkeren Gegner spielen, weil die Konter stärker sind als ein Buendia und der dann die Bundesliga-Einsätze kriegt. Deswegen für mich auf jeden Fall ein Kandidat, den ich mir jetzt holen würde. Ja, ich bin auch in Leverkusen. Ich nehme den anderen Neuen, der noch im Doppelpack gekommen ist. Mario Hermoso, 5,5 im Moment wert. Als Ersatz für den verletzten Belossian geholt, aber eben ein klares Upgrade. Ja, 29 Jahre alt, der Spanier, ein sehr erfahrener Mann. Dementsprechend, ich traue ihm zu, dass er auch in dieser Rotation der Leverkusener auch schnell einen festen Platz erobern kann. Und er kann ja sowohl als Innenverteidiger als auch eben mal auf der linken Schiene aushelfen. Dementsprechend sehe ich seine Einsatzchancen dann auch ganz gut. Daher auch jemand, wo ich sage, das kann klappen und keine so schlechte Wahl. Ja. Kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube, wird auch ordentlich helfen. Bin mal gespannt, inwiefern da Leverkusen der Abwehr viel rotiert, weil ja Hermoso vom Profil eher ZIV tatsächlich in der Dreierkette, würde eher mit Tah konkurrieren, der aber ja sehr gesetzt ist. Ja, bin ich mal gespannt. Wird halt spannend auch, ob Tah bleibt. Vertrag läuft ja aus, wenn sich da zeitnah ein Wechsel anbahnt, vielleicht gerade nach zum FC Bayern. Vielleicht sagt dann Leverkusen auch, okay, lassen wir eher mal ein bisschen Hermoso die ZIV-Rolle spielen, gerade in der Bundesliga, wo es halt in die Bayern-Konkurrenz geht. Ich weiß nicht, ob ich glaube, eine Kaufoption haben sie nicht, aber vielleicht kann man da ja was aushandeln, gegebenenfalls, falls es richtig gut läuft. Ja, und den halt verpflichten, falls es notwendig ist. Bin ich mal gespannt. Auf meiner 2 definitiv der vielleicht mit dem besten Comunio-Potenzial von allen Wintertransfers ist für mich Franz Kretzig. 5,45 Millionen, 26 Punkte hat er die Saison geholt, wobei da vieles natürlich auch schon bei Stuttgart war. Kam mit einem Knall, direkt getroffen, dann 2 Spiele Flaute. Jetzt zuletzt aber richtig gut wieder gewesen gegen Augsburg und Dortmund. Jeweils 5 Comunio-Punkte geholt. Für 5,45 Millionen auf jeden Fall ein Spieler, wo ich sage, da gehe ich auf jeden Fall rein. Ich habe schon 10-mal auf jeden Fall gesagt, seit ich angefangen habe, über Kretzig zu sprechen. Entsprechend wisst ihr, was ich von dem Spieler halte. Das Potenzial ist da, die Rückrunde richtig abzuliefern. Ja, könnte für Heidenheim noch richtig wichtig werden. Auf ihn und Bodo Sivsivaze liegt die Hoffnung für den Turnaround. Und ja, wir haben eben schon über Jannik Beste gesprochen. Die Rolle ist die Kretzig jetzt spielt, wahrscheinlich bei Heidenheim. Und entsprechend das Punktepotenzial. Er hat gezeigt, er kann punkten und abliefern. Das Potenzial ist da, also würde mich nicht wundern, wenn er weiter so punktet und auch die Zähler, die Jannik das Beste letzte Saison geholt hat, einfach diese Saison sich selbst einsammelt. Ja, wenn du Kretzig nicht schon aufgeschrieben hättest, hätte ich den vielleicht auch genommen. Den finde ich definitiv auch sehr spannend, richtig gut. Bei der 1, ich habe es angekündigt, ich gehe nochmal nach Dortmund, denn ich glaube, Kane Chukwuemeka, 5,7 Millionen, könnte der Spielertyp sein, der dem BVB eben noch gefehlt hat. Box-to-Box-Mann mit Dynamik, mit Zug zum Tor, das könnte das Spiel wirklich beleben. Er hatte natürlich wenig Spielpraxis zuletzt bei Chelsea. Womöglich braucht er auch etwas, um anzukommen. Aber ich habe gesehen, so ein Video schon hinter den Kulissen. Er hat mit Jamie Gittens offensichtlich einen guten Kumpel, den er kennt, könnte ihm die Ankunft erleichtern. Und ich glaube, der passt gut rein. Ich hoffe, Niko Kovac holt was aus ihm raus. Und der ist gerade zu dem Preis jemand, den ich jetzt sagte, der kann richtig durchstarten in Dortmund. Ja, kann ich auf jeden Fall auch mitgehen. Das ist schon ein richtig guter Mann. Bin halt mal gespannt, weil die Konkurrenz ja doch, wir haben eben schon das Thema gehabt, wir haben Brandt, wir haben Sabitzer, wir haben Reyna, wir haben einen Matcher, der eher die sechste Rolle spielt, Can, der unter Kovac auch Kapitän bleiben soll. Und Kovac spielt seinen Kapitän gerne. Und gerade so Mentalitätsspieler wie Can sind da ja schon wirklich die Jungs, auf die er gerne mal setzt. Also würde mich auch nicht wundern. Aber Innenverteidiger, hat er gesagt. Er sieht ihn, Can fühlt sich wohl hinten. Ich glaube, der bleibt jetzt wirklich Innenverteidiger. Ja, aber wenn wir, also Süle, potenzieller WM-Kandidat, auch Innenverteidiger. Schlotterbeck wird er bestimmt nicht rausnehmen. Ich glaube, da steigen ihm ja alle Dortmunder aufs Dach, wenn er Schlotterbeck auf die Bank setzt. Ja, ne? Das stimmt, ja. Dann Anton auch noch Druck. Ne? Vielleicht spielt er auch bei Dreierkette, wir wissen es nicht. Kovac hat in Frankfurt die Dreierkette damals eingeführt gehabt, von der wir heute noch Anteile sehen. Maybe, und dann hat Can vielleicht wieder Potenzial, aber könnte mir halt auch vorstellen, ich glaube, Can spielt auf jeden Fall. Und wenn halt die Innenverteidiger wiederkommen, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er ihn vielleicht auch mal weiter vorne einsetzt. Also es ist auf jeden Fall viel Konkurrenz da in der Zentrale. Özcan, so einen netten Matcher hat sie ja jetzt verletzt, oder? Mencher ist erstmal eine Weile raus. Aber man hat Özcan noch geholt, der ja auch vom Spielertyp jemand ist, mit dem Kovac eigentlich gut klarkommt. So ein richtiger Kampfspieler, ich will nicht sagen Kampfzwerg, weil so klein ist er, glaube ich, gar nicht, aber schon so jemand, der sich so reinbeißt, so ein Wadenbeißer-Spieler, das mag Kovac eigentlich auch ganz gerne, von daher. Ja, Konkurrenz ist da, ist groß noch, mal gucken. Aber ich traue ihm viel zu. Ja, auf jeden Fall. Also er hat das Potenzial, reinzugehen, sich früh einen Stammplatz zu holen und den bis zum Ende der Saison dann zu behalten und abzuliefern. Kann dann natürlich auch sein, dass er so gar nicht so richtig Zugriff kriegt. Dazu die Kaufoptionen auch sehr, sehr teuer. Das heißt, ja, wenn er nicht direkt zündet, kann ich mir bei Dortmund halt auch schnell vorstellen, dass man ihn so ein bisschen fallen lässt vielleicht und sagt, okay, dann spielen wir lieber die Spieler, die uns gehören, die sich da entwickeln können. Bin ich mal gespannt. Auf meiner Eins, für mich auch jemand, wo ich ja wirklich gesagt habe, Comunio-Potenzial, das ist ganz groß, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist Leo Østergaard, der neue Innenverteidiger der TSG Hoffenheim. Kostet 3 Millionen derzeit in Comunio, ist ja jetzt ganz frisch erst eingestiegen. Der hat das Potenzial zu einem echten Top-Verteidiger. Der hat das richtig gut gemacht schon in Frankreich, war dabei, kommen wir wieder dazu, Stade Rennes. hat da vor allem als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette gespielt, aber auch beide Halbverteidigerpositionen in der Dreierkette oder in der Viererkette, ist Stammkraft bei der norwegischen Nationalmannschaft, also da kann er wirklich, der hat richtig Erfahrung, der kann richtig abliefern, dazu eine Laie jetzt erstmal, also nicht direkt wieder der 10-Millionen-Kauf wie bei den ganzen letzten Flop-Innenverteidigern in Hoffenheim. Die Punkte fehlen bisher, aber du hast es vorher schon mal gesagt, es geht so ein bisschen bergauf bei der TSG Hoffenheim aktuell. Von daher, Østergaard konnte da den Unterschied machen. Und wenn man sich seine Statistiken so anguckt in der Liga, dann würde es mich nicht wundern, wenn er so einen Schnitt von 3 bis 4 Punkten pro Spiel einsammelt, weil er doch viele Defensivaktionen hat, sehr guter Zweikämpfer ist. Von daher, wenn der sich reinfindet, glaube ich, für seinen aktuellen Marktwert 3 Millionen, das Punktepotenzial, was er mitbringt, für mich riesengroß. Aus Comunios Sicht auf jeden Fall ein Wintertransfer, wo ihr das Auge drauf richten solltet. Nee, habe ich nichts mehr nichts einzuwenden. Nee, Østergaard habe ich ja auch schon gesagt, dass das, ja, mal gucken, kann sein, ob er direkt spielt, finde ich auch absolut richtig. Gut, dann sind wir am Ende der heutigen Folge des Comunio-Podcasts. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Tim. Vielen Dank an dich. Danke, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Und einen vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein, wenn wir dann den 22. Spieltag begutachten, beziehungsweise der Flo dürfte dann, glaube ich, mit mir zusammen zur Stelle sein kommende Woche. Und ansonsten wünsche ich euch einen erfolgreichen Spieltag. Ich hoffe, ihr habt die Wintertransferphase gut überstanden, seid zufrieden mit den Transfers eurer Teams und habt eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. So ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.